Die Heilige Schrift in der Übersetzung von Dr. Hermann Menge aus dem Jahr 1936. Die Heilsbotschaft nach Johannes. Vorwort. Jesus als das menschgewordene Wort oder als der Logos, der Offenbarer Gottes. A. Wesen und Wirken des uranfänglichen Wortes oder des Logos. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Dieses war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch das Wort geworden, und ohne dasselbe ward nichts von allem, das geworden ist. In ihm war Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet in der Finsternis, doch die Finsternis hat es nicht angenommen. B. Verhalten der Welt zu dem menschgewordenen Wort. Es trat ein Mann auf, von Gott gesandt, sein Name war Johannes. Der kam, um Zeugnis abzulegen, Zeugnis für das Licht. Alle sollten durch ihn zum Glauben kommen. Er war nicht selbst das Licht, sondern er sollte nur Zeugnis für das Licht ablegen. Das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, kam gerade in die Welt. Es war in der Welt, und die Welt war durch ihn geworden, doch die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum, doch die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er das Anrecht, Gottes Kinder zu werden, nämlich denen, die an seinen Namen glauben, die nicht durch Geblüt oder durch den Naturtrieb des Fleisches, auch nicht durch den Willen eines Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Die Welt hat das menschgewordene Wort nicht angenommen, trotz seiner göttlichen Herrlichkeit und trotz des Zeugnisses des Täufers. Und das Wort wurde Fleisch und nahm seine Wohnung unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit geschaut, eine Herrlichkeit, wie sie dem einzigen Sohne vom Vater verliehen wird. Voller Gnade und Wahrheit. Johannes legt Zeugnis für ihn ab und ruft laut: Dieser war es, von dem ich gesagt habe, der nach mir kommt, ist vor mir gewesen, denn er war eher da als ich. Aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, und zwar Gnade über Gnade. Denn das Gesetz ist durch Mose gegeben, aber die Gnade und die Wahrheit ist uns durch Jesus, den Messias, zuteil geworden. Kein Mensch hat Gott jemals gesehen. Der eingeborene Sohn, der an des Vaters Brust liegt, der hat uns Kunde von ihm gebracht. Erster Abschnitt. Einführung Jesu in die Welt. Erstens. Der Vorläufer. Zeugnis Johannes des Täufers über sich selbst und über Jesus. A. Sein Zeugnis über sich selbst vor dem Gesandten des Hohen Rates. Dies ist nun das Zeugnis des Johannes, als die Juden aus Jerusalem Priester und Leviten zu ihm sandten, um ihn fragen zu lassen, wer er sei. Da bekannte er unverhohlen und erklärte offen: Ich bin nicht der Messias. Sie fragten ihn weiter: Was denn? Bist du Elia? Er sagte: Ich bin es nicht. Bist du der Prophet? Er antwortete: Nein. Da sagten sie zu ihm: Wer bist du denn? Wir müssen doch denen, die uns gesandt haben, eine Antwort bringen. Wofür gibst du selbst dich aus? Da antwortete er: Ich bin die Stimme dessen, der in der Wüste ruft. ebnet dem Herrn den Weg, wie der Prophet Jesaja gesagt hat. Die Gesandten aber gehörten zu den Pharisäern und fragten ihn weiter: Warum taufst du denn, wenn du doch weder der Messias noch Elia noch der Prophet bist? Da antwortete ihnen Johannes: Ich taufe nur mit Wasser, aber mitten unter euch steht der, den ihr nicht kennt, der nach mir kommt und für den ich nicht genug bin, ihm die Schuhriemen aufzubinden. Dies ist in Bethanien geschehen, jenseits des Jordans, wo Johannes sich aufhielt und taufte. B. Des Täufers Zeugnis über Jesus vor seinen Jüngern. Am folgenden Tage sah er Jesus auf sich zukommen. Da sagte er: Seht, das ist Gottes Lamm, das die Sünde der Welt tilgt. Dieser ist es, von dem ich gesagt habe: Nach mir kommt ein Mann, der vor mir da gewesen ist, denn er war eher da als ich. Ich selbst kannte ihn nicht, aber weil er Israel bekannt werden sollte, deswegen bin ich gekommen, ich mit meiner Wassertaufe. Weiter legte Johannes Zeugnis ab mit den Worten: Ich habe gesehen, wie der Geist in der Gestalt einer Taube vom Himmel herabschwebte und bei ihm blieb. Ich selbst kannte ihn nicht, aber der, welcher mich gesandt hat, um mit Wasser zu taufen, der hatte zu mir gesagt: Der Mann, auf den du den Geist Gottes herabschweben und bei dem du ihn bleiben siehst, der ist es, der mit Heiligem Geiste tauft. Nun habe ich es selbst gesehen und habe bezeugt, dass dieser der Sohn Gottes ist. Zweitens, Selbstoffenbarung Jesu vor seinen ersten 5 Jüngern. Am folgenden Tage stand Johannes wieder da mit 2 von seinen Jüngern, und indem er den Blick auf Jesus richtete, der dort umherging, sagte er: Seht, das ist das Lamm Gottes. Als die beiden Jünger ihn das sagen hörten, gingen sie hinter Jesus her. Dieser wandte sich um, und als er sie hinter sich herkommen sah, fragte er sie: Was sucht ihr? Sie antworteten ihm: Rabbi, das heißt auf Deutsch Meister. Wo wohnst du? Er antwortete ihnen: Kommt mit, so werdet ihr es sehen. Sie gingen also mit und sahen, wo er wohnte, und blieben dann jenen Tag über bei ihm. Es war ungefähr die 10. Stunde. Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer von den beiden, die es von Johannes gehört hatten und hinter Jesus hergegangen waren. Dieser fand als erster seinen eigenen Bruder Simon und sagte zu ihm: Wir haben den Messias gefunden. Er führte ihn dann zu Jesus. Dieser blickte ihn an und sagte: Du bist Simon, der Sohn des Johannes. Du sollst Kephas heißen. Am folgenden Tage wollte Jesus nach Galiläa aufbrechen. Da traf er Philippus und sagte zu ihm: Folge mir nach. Philippus war aus Bethsaida, dem Heimatort des Andreas und Petrus. Philippus traf Nathanael und berichtete ihm: Wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben, Jesus, den Sohn Josefs aus Nazareth. Da sagte Nathanael zu ihm: Kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Philippus erwiderte ihm: Komm und sieh. Als Jesus den Nathanael auf sich zukommen sah, sagte er von ihm: Siehe da, ein wahrer Israelit, in dem kein Falsch ist. Nathanael fragte ihn: Woher kennst du mich? Jesus antwortete ihm mit den Worten: Noch ehe Philippus dich rief, habe ich dich unter dem Feigenbaum gesehen. Da antwortete ihm Nathanael: Meister, du bist Gottes Sohn, du bist der König von Israel. Jesus antwortete ihm: Du glaubst an mich, weil ich dir gesagt habe, dass ich dich unter dem Feigenbaum gesehen habe. Du wirst noch Größeres als dies zu sehen bekommen. Dann fuhr er fort: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet von nun an den Himmel geöffnet erblicken und die Engel Gottes über den Menschensohne hinauf und herabsteigen sehen. Zweiter Abschnitt. Jesus offenbart seine göttliche Herrlichkeit vor der Welt. Erstens. Jesu erstes Wunderzeichen auf der Hochzeit zu Kana. Zwei Tage später fand zu Kana in Galiläa eine Hochzeit statt. Die Mutter Jesu war dabei zugegangen und auch Jesus wurde mit seinen Jüngern zu der Hochzeit eingeladen. Als es nun an Wein mangelte, sagte die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben keinen Wein mehr. Jesus antwortete ihr: Was willst du von mir, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter sagte dann zu den Aufwärtern: Was er euch etwa sagt, das tut. Nun waren dort 6 steinerne Wassergefäße, wie es die Sitte der jüdischen Reinigung erforderte, aufgestellt, von denen jeder 2 bis 3 große Eimer fasste. Da sagte Jesus zu den Aufwärtern: Füllt die Gefäße mit Wasser. Sie gossen sie darauf bis zum Rande voll. Dann sagte er zu ihnen: Schöpft jetzt daraus und bringt es dem Speisemeister. Sie brachten es hin. Als nun der Speisemeister das zu Wein gewordene Wasser gekostet hatte, ohne zu wissen, woher es gekommen war, die Aufwärter aber, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es, ließ der Speisemeister den Bräutigam rufen und sagte zu ihm: Jedermann setzt seinen Gästen zuerst den guten Wein vor, und wenn sie trunken sind, dann den geringeren. Du aber hast den guten Wein bis jetzt zurückbehalten. Hiermit machte Jesus den Anfang seiner Zeichen zu Kana in Galiläa. Er offenbarte dadurch seine göttliche Herrlichkeit, und seine Jünger lernten an ihn zu glauben. Zweitens. Jesus in Jerusalem am Osterfest. Jesus in Kapernaum. Seine Reise nach Jerusalem, die Reinigung des Tempels. Hierauf zog er nach Kapernaum hinab, er, seine Mutter, seine Brüder und seine Jünger. Sie hielten sich dort aber nur kurze Zeit auf, denn weil das Osterfest der Juden nahe bevorstand, zog Jesus nach Jerusalem hinauf. Er stand dort im Tempel. Die Verkäufer von Rindern, Schafen und Tauben und die Geldwechsler sitzen. Da flocht er sich eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle samt ihren Schafen und Rindern aus dem Tempel hinaus, verschüttete den Wechslern das Geld und stieß ihre Tische um und rief den Taubenhändlern zu: Schafft das weg von hier, macht das Haus meines Vaters nicht zu einem Kaufhause. Da dachten seine Jünger an das Schriftwort: Der Eifer um dein Haus wird mich verzehren. Nun richteten die Juden die Frage an ihn: Welches Zeichen lässt du uns sehen, um zu beweisen, dass du so vorgehen darfst? Jesus antwortete ihnen mit den Worten: Brecht diesen Tempel ab, so werde ich ihn in 3 Tagen wieder aufbauen. Da sagten die Juden: 46 Jahre hat man an diesem Tempel gebaut, und du willst ihn in 3 Tagen aufbauen? Jesus hatte aber den Tempel seines Leibes gemeint. Als er dann von den Toten auferstanden war, dachten seine Jünger an diese seine Worte und kamen nun zum Glauben an die Schrift und an den Ausspruch, den Jesus damals getan hatte. B. Jesus und Nikodemus. Einführung. Das Wirken Jesu in Jerusalem inmitten des Unglaubens oder Halbglaubens des Volkes. Während er sich nun zu Ostern beim Feste in Jerusalem aufhielt, kamen viele zum Glauben an seinen Namen, weil sie die Zeichen sahen, die er tat. Jesus selbst aber vertraute sich ihnen nicht an, weil er alle kannte und von niemanden ein Zeugnis über irgendeinen Menschen nötig hatte. Denn er wusste von sich selbst aus, wie es innerlich mit jedem Menschen stand. Gespräch mit Nikodemus über die innerliche Grundlegung des Reiches Gottes, über die Wiedergeburt, den neuen Heilsweg und den rechten Glauben. Nun war unter den Pharisäern ein Mann namens Nikodemus, ein Mitglied des Hohen Rates der Juden. Der kam bei Nacht zu Jesus und sagte zu ihm: Meister, wir wissen, du bist ein Lehrer, der von Gott gekommen ist, denn niemand kann solche Zeichen tun, wie du sie tust, wenn Gott nicht mit ihm ist. Jesus antwortete ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn man nicht von Neuem geboren wird, kann man das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus entgegnete ihm: Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er schon alt ist? Kann er etwa zum zweiten Mal in den Schoß seiner Mutter hineingehen und geboren werden? Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wer nicht aus Wasser und Geist geboren wird, der kann in das Reich Gottes nicht eingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch, und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Lass dich nicht wundern, dass ich zu dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl, weißt aber nicht, woher er kommt und wohin er fährt. Ebenso verhält es sich auch mit jedem, der aus dem Geist geboren ist. Nikodemus entgegnete ihm mit der Frage: Wie ist das möglich? Jesus gab ihm zur Antwort: Du bist der Lehrer Israels und verstehst das nicht? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir verkünden, was wir wissen, und bezeugen, was wir gesehen haben, und doch nehmt ihr unser Zeugnis nicht an. Wenn ich von den irdischen Dingen zu euch geredet habe und ihr nicht glaubt, wie werdet ihr da glauben, wenn ich von den himmlischen Dingen zu euch rede? Und doch ist niemand in den Himmel hinaufgestiegen, außer dem, der vom Himmel herabgekommen ist, nämlich der Menschensohn, der im Himmel ist. Und wie Mose einst die Schlange in der Wüste erhöht hat, so muss auch der Menschensohn erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern in ihm ewiges Leben haben. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn hingegeben hat, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht dazu in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet werden. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht zum Glauben an den Namen des eingeborenen Sohnes gekommen ist. Darin besteht aber das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist, Die Menschen aber die Finsternis mehr geliebt haben als das Licht, weil ihre Werke böse waren. Denn jeder, der Nichtiges treibt, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zum Licht, damit seine Werke offenbar werden, denn sie sind in Gott getan. Drittens. Jesus in Judäa und das letzte Zeugnis des Täufers von der Gottessohnschaft Jesu. Hierauf begab sich Jesus mit seinen Jüngern in die Landschaft Judäa, wo er längere Zeit mit ihnen blieb und taufte. Aber auch Johannes war noch als Täufer zu Enon in der Nähe von Salim tätig, weil dort reichlich Wasser war. Und die Leute kamen dorthin und ließen sich taufen. Denn Johannes war damals noch nicht ins Gefängnis geworfen. Da entstand denn ein Streit zwischen den Jüngern des Johannes und einem Juden über die Reinigung. Und sie kamen zu Johannes und sagten zu ihm: Meister, der Mann, der am anderen Ufer des Jordans bei dir war und für den du mit deinem Zeugnis eingetreten bist, der tauft jetzt selbst, und alle Leute laufen ihm zu. Da gab Johannes ihn zur Antwort: Kein Mensch kann sich etwas nehmen, wenn es ihm nicht vom Himmel her gegeben ist. Ihr selbst könnt mir bezeugen, dass ich gesagt habe: Ich bin nicht der Messias, sondern bin nur als sein Vorläufer gesandt. Wer die Braut hat, der ist der Bräutigam. Aber der Freund des Bräutigams, der dabei steht und ihm zuhört, freut sich von Herzen über den lauten Jubel des Bräutigams. Diese meine Freude ist nun vollkommen geworden. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Er, der von oben herkommt, steht höher als alle anderen. Wer von der Erde stammt, gehört zur Erde und redet, was irdisch ist. Er, der vom Himmel herkommt, steht höher als alle anderen. Er legt Zeugnis von dem ab, was er gesehen und gehört hat. Und doch nimmt niemand sein Zeugnis an. Wer sein Zeugnis annimmt, der bestätigt damit, dass Gott wahrhaftig ist. Denn der, den Gott gesandt hat, redet die Worte Gottes. Denn Gott verleiht ihm den Geist in ungemessener Fülle. Der Vater hat den Sohn lieb und hat alles in seine Hand gegeben. Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohne nicht gehorcht, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihn gerichtet. Viertens. Jesus in Samarien. A. Jesu Rückkehr aus Judäa. Sein Gespräch mit der Samariterin am Jakobsbrunnen. Seine Selbstoffenbarung. Als nun der Herr erfuhr, den Pharisäern sei zu Ohren gekommen, dass Jesus mehr Jünger gewinne und taufe als Johannes, verließ er Judäa und kehrte nach Galiläa zurück. Er musste aber seinen Weg durch Samaria nehmen. Dabei kam er nach einer samarischen Stadt namens Sichar, die nahe bei dem Felde lag, das einst Jakob seinem Sohne Josef geschenkt hatte. Dort war der Jakobsbrunnen. Weil nun Jesus von der Wanderung ermüdet war, setzte er sich ohne weiteres am Brunnen nieder. Es war ungefähr zur Mittagszeit. Da kam eine samaritische Frau, um Wasser zu holen. Jesus bat sie: Gib mir zu trinken. Seine Jünger waren nämlich in die Stadt gegangen, um Lebensmittel zu kaufen. Da sagte die Samariterin zu ihm: Wie kommt es, dass du, der du doch ein Jude bist, von mir, einer Samariterin, zu trinken verlangst? Die Juden haben nämlich mit den Samaritern keinen Verkehr. Jesus antwortete ihr mit den Worten: Wenn du die Gabe kennst, die Gott gibt, und wüsstest, wer der ist, der einen Trunken von dir wünscht, so würdest du ihn bitten, und er würde dir lebendiges Wasser geben. Da erwiderte ihm die Frau: Herr, du hast doch kein Gefäß zum Schöpfen, und der Brunnen ist tief. Woher willst du denn das lebendige Wasser nehmen? Du bist doch nicht größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gegeben hat. Er selbst hat daraus getrunken, samt seinen Söhnen und seinen Herden. Jesus antwortete ihr: Jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, der wird in Ewigkeit nicht wieder durstig werden, sondern das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einem Wasserquell werden, der zu ewigem Leben sprudelt. Die Frau antwortete ihm: Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich nicht wieder durstig werde und nicht mehr hierher zu kommen brauche, um Wasser zu holen. Jesu Selbstoffenbarung, Anerkennung der bevorzugten Stellung des Judentums, Ankündigung freier Gottesverehrung. Da sagte Jesus zu ihr: Geh, rufe deinen Mann und komm dann wieder hierher. Die Frau antwortete: Ich habe keinen Mann. Jesus erwiderte ihr: Du sagst mit Recht, ich habe keinen Mann, denn 5 Männer hast du gehabt, und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Ehemann. Da hast du freilich die Wahrheit gesagt. Die Frau entgegnete ihm: Herr, ich sehe, du bist ein Prophet. Unsere Väter haben auf dem Berge dort Gott angebetet, und ihr behauptet, in Jerusalem sei die Stätte, wo man anbeten müsse. Jesus erwiderte ihr: Glaube mir, Frau, die Zeit kommt, wo ihr weder auf dem Berge dort noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen, denn das Heil kommt von den Juden. Es kommt aber die Zeit und ist schon jetzt da, wo die wahren Verehrer den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. Denn auch der Vater will solche Anbeter haben. Gott ist Geist, und die ihn anbeten, müssen ihn in Geist und Wahrheit anbeten. Da sagte die Frau zu ihm: Ich weiß, dass der Messias kommt, den man Christus nennt. Wenn der kommt, wird er uns alles verkündigen. Jesus antwortete ihr: Ich bin es, der mit dir redet. B. Jesus und die Jünger. In diesem Augenblick kamen seine Jünger zurück und wunderten sich, dass er mit einer Frau redete. Doch fragte ihn keiner: Was willst du von ihr? Oder: Warum redest du mit ihr? Da ließ die Frau ihren Wasserkrug stehen, eilte in die Stadt zurück und sagte zu den Leuten: Kommt und seht einen Mann, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Sollte das etwa der Messias sein? Da gingen sie aus der Stadt hinaus und begaben sich zu ihm. Die Weltbekehrung. Jesu geistige Speise, seine Aussaat und der Jünger Ernte. Inzwischen baten ihn seine Jünger: Meister, iss. Er antwortete ihnen aber: Ich habe eine Speise zu essen, von der ihr nichts wisst. Da sagten die Jünger zueinander: Hat ihm denn jemand zu essen gebracht? Jesus erwiderte ihnen: Meine Speise ist die, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat, und sein Werk vollende. Sagt ihr nicht selbst: Es sind jetzt noch 4 Monate, dann kommt die Ernte? Nun sage ich euch, hebt eure Augen auf und seht die Felder an. Sie sind schon jetzt weiß zur Ernte. Nunmehr empfängt der Schnitter seinen Lohn, und zwar dadurch, dass er Frucht sammelt fürs ewige Leben, damit beide sich gemeinsam freuen, der Sämann und der Schnitter. Denn in diesem Falle trifft das Sprichwort zu: Ein anderer ist's, der da sät, und ein anderer, der da erntet. Ich habe euch ausgesandt, um da zu ernten, wo ihr nicht gearbeitet habt. Andere haben die Arbeit getan, und ihr seid in ihre Arbeit eingetreten. C. Jesus und die Samariter. Wunderglaube und Erfahrungsglaube. Aus jener Stadt aber wurden viele Samariter an ihnen gläubig infolge der festen Versicherung der Frau. Er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Als daher die Samariter zu ihnen kamen, baten sie ihn, bei ihnen zu bleiben. Und er blieb denn auch 2 Tage dort. Da wurden noch viel mehr Leute infolge seiner Lehre gläubig und sagten zu der Frau: Wir glauben jetzt nicht mehr infolge deiner Aussage, denn wir haben nun selbst gehört und wissen, dass dieser wirklich der Heiland der Welt ist. Fünftens. Jesus in Galiläa. Heilung des Sohnes eines königlichen Beamten in Kapernaum. Glaubenswilligkeit und Gründung des Glaubens auf das Wort. Nach Verlauf der 2 Tage zog Jesus dann von dort weiter nach Galiläa, wiewohl er selbst erklärt hatte, dass ein Prophet in seiner eigenen Heimat keine Anerkennung finde. Doch als er nach Galiläa kam, nahm ihn die Galiläer gastlich auf, weil sie alles gesehen hatten, was er in Jerusalem am Fest getan hatte. Denn sie waren gleichfalls auf dem Fest gewesen. So kam er denn wieder nach Kana in Galiläa, wo er das Wasser in Wein verwandelt hatte. Es wohnte aber in Kapernaum ein königlicher Beamter, dessen Sohn krank da niederlag. Als dieser hörte, dass Jesus aus Judäa nach Galiläa gekommen sei, begab er sich zu ihm und bat ihn, hinabzukommen und seinen Sohn zu heilen, denn dieser lag im Sterben. Da sagte Jesus zu ihm: Wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, wollt ihr nicht glauben? Der königliche Beamte entgegnete ihm: Herr, komm doch herab, ehe mein Kind stirbt. Jesus antwortete ihm: Geh hin, dein Sohn lebt. Der Mann glaubte dem Worte, das Jesus zu ihm gesagt hatte, und machte sich auf dem Weg. Bei seiner Rückkehr kamen ihm schon seine Knechte mit der Meldung entgegen, dass sein Sohn lebe. Da erkundigte er sich bei ihnen nach der Stunde, in der es besser mit ihm geworden sei. Sie antworteten ihm: Gestern in der 7. Stunde hat ihn das Fieber verlassen. Da erkannte der Vater, dass es die Stunde war, in der Jesus zu ihm gesagt hatte: Dein Sohn lebt. Und er wurde gläubig mit seinem ganzen Hause. Dies ist das 2. Zeichen, das Jesus wiederum in Kana nach seiner Rückkehr aus Judäa nach Galiläa getan hat. 6. Jesus im Kampf mit den ungläubigen Juden während seines 2. Aufenthalts in Jerusalem. A. Heilung des Kranken am Teiche Bethesda bei Jerusalem und Sabbatstreit. Hierauf war ein Fest der Juden, und Jesus zog nach Jerusalem hinauf. Nun liegt in Jerusalem am Schaftor ein Teich, der auf Hebräisch Bethesda heißt und 5 Hallen hat. In diesen lagen Kranke in großer Zahl, Blinde, Lahme und Schwindsüchtige, die auf die Bewegung des Wassers warteten. Ein Engel stieg nämlich von Zeit zu Zeit in den Teich hinab und setzte das Wasser in Bewegung. Wer dann nach dem Aufwallen des Wassers zuerst hineinstieg, der wurde gesund, gleichviel mit welchem Leiden er behaftet war. Nun war da ein Mann, der schon 38 Jahre lang an seiner Krankheit litt. Als Jesus diesen daliegen sah und erfuhr, dass er schon lange Zeit dort zugebracht hatte, fragte er ihn: »Willst du gesund werden?« Der Kranke antwortete ihm: »Herr, ich habe keinen Menschen, der mich, wenn das Wasser in Bewegung gerät, in den Teich schafft. Während ich aber hingehe, steigt schon ein anderer vor mir hinab.« Jesus sagte zu ihm: »Steh auf, nimm dein Bett und bewege dich frei.« Da wurde der Mann sogleich gesund, nahm sein Bett und konnte gehen. Es war aber Sabbat an jenem Tage. Daher sagten die Juden zu dem Geheilten: »Heute ist Sabbat, da darfst du das Bett nicht tragen.« Doch er antwortete ihnen: »Der Mann, der mich gesund gemacht hat, der hat zu mir gesagt: Nimm dein Bett und bewege dich frei.« Sie fragten ihn: »Wer ist der Mann, der zu dir gesagt hat: Nimm es und geh umher?« Der Geheilte wusste aber nicht, wer es war, denn Jesus hatte sich bei der Menschenmenge, die an dem Orte war, unbemerkt entfernt. Später traf Jesus ihn im Tempel wieder und sagte zu ihm: »Du bist nun gesund geworden, sündige fortan nicht mehr, damit dir nicht noch Schlimmeres widerfahre.« Da ging der Mann hin und teilte den Juden mit, Jesus sei es, der ihn gesund gemacht habe. Deshalb verfolgten die Juden Jesus, weil er solche Werke am Sabbat tat. Jesus aber antwortete ihnen: »Mein Vater wirkt Tag für Tag bis zu dieser Stunde, darum wirke auch ich.« Deshalb trachteten ihm die Juden umso mehr nach dem Leben, weil er nicht nur den Sabbat brach, sondern auch Gott, seinen Vater, in einzigartigem Sinn nannte und sich damit Gott gleichstellte. B. Rede Jesu von seiner gottgleichen Wirksamkeit und von der Gottessohnschaft. Jesus als Richter und Lebensspender. Da sprach sich Jesus ihnen gegenüber so aus: »Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann von sich selbst nichts tun, als was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut in gleicher Weise auch der Sohn. Denn der Vater hat den Sohn lieb und lässt ihn alles sehen, was er selbst tut. Ja, er wird ihn noch größere Werke als diese sehen lassen, so dass ihr euch verwundern werdet. Denn wie der Vater die Toten auferweckt und wieder lebendig macht, ebenso macht auch der Sohn lebendig, wen er will. Denn auch der Vater ist es nicht, der jemanden richtet, sondern er hat das Gericht ganz dem Sohne übertragen, damit alle den Sohn ebenso ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, ehrt auch den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern ist aus dem Tode zum Leben hinübergegangen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, es kommt die Stunde, ja, sie ist schon jetzt da, wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören und die, welche sie hören, leben werden. Denn wie der Vater Leben in sich selbst trägt, so hat er auch dem Sohne verliehen, Leben in sich selbst zu tragen, und hat ihm die Macht gegeben, Gericht zu halten, weil er ein Menschensohn ist. Wundert euch nicht hierüber, denn die Stunde kommt, in der alle, die in den Gräbern ruhen, seine Stimme hören und hervorgehen werden. Die einen, die das Gute getan haben, zur Auferstehung des Lebens. Die anderen, die das Schlechte getrieben haben, zur Auferstehung des Gerichts. Ich vermag nichts von mir selbst zu tun. Nein, wie ich es von Gott höre, so richte ich. Und mein Gericht ist gerecht. Denn ich suche nicht, meinen eigenen Willen durchzuführen, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. C. Jesu Rede vom Zeugnis Gottes für seine Gottessohnschaft, der Unglaube der Juden und seine Gründe. Wenn ich für mich selbst Zeugnis ablege, so ist mein Zeugnis ungültig. Ein anderer ist es, der mit seinem Zeugnis für mich eintritt. Und ich weiß, dass das Zeugnis, das er für mich ablegt, wahr ist. Ihr habt zu Johannes gesandt, und er hat Zeugnis für die Wahrheit abgelegt. Doch ich nehme kein Zeugnis von einem Menschen an, sondern erwähne dies nur deshalb, damit ihr gerettet werdet. Jener war wirklich die Leuchte, die mit hellem Schein brannte. Ihr aber wolltet euch nur eine Zeit lang an seinem Lichtschein ergötzen. Ich aber habe ein Zeugnis, das gewichtiger ist als das des Johannes. Denn die Werke, die mir der Vater zur Ausführung übertragen hat, eben die Werke, die ich vollbringe, bezeugen von mir, dass der Vater mich gesandt hat. So ist also, der mich gesandt hat, der Vater selbst mit seinem Zeugnis für mich eingetreten. Ihr habt weder seine Stimme jemals gehört, noch seine Gestalt gesehen. Und sein Wort habt ihr nicht dauernd in euch wohnen, weil ihr dem nicht glaubt, den er gesandt hat. Ihr durchforscht wohl die heiligen Schriften, weil ihr in ihnen schon ewiges Leben zu haben meint. Und sie sind es auch wirklich, die von mir Zeugnis ablegen. Trotzdem aber wollt ihr nicht zu mir kommen, um das Leben zu empfangen. Ehre von Menschen nehme ich nicht an, aber bei euch habe ich erkannt, dass ihr die Liebe zu Gott nicht in euch tragt. Ich bin im Namen meines Vaters gekommen, doch ihr nehmt mich nicht an. Wenn ein anderer in seinem eigenen Namen kommt, den werdet ihr annehmen. Wie könnt ihr zum Glauben kommen, die ihr Ehrenbezeigungen voneinander annehmt, aber nach der Ehrung, die von dem alleinigen Gott kommt, kein Verlangen tragt? Denkt nicht, dass ich euer Ankläger beim Vater sein werde. Nein, es ist schon einer da, der euch anklagt, nämlich Mose, auf den ihr eure Hoffnung gesetzt habt. Denn wenn ihr Mose glaubtet, so würdet ihr auch mir glauben, denn ich bin es, von dem er geschrieben hat. Wenn ihr aber seinen Schriften nicht glaubt, wie werdet ihr da meinen Worten glauben? 7. Jesus bietet den Galiläern das Brot des Lebens. A. Jesus speist die 5000 und wandelt über den See. Hierauf begab sich Jesus auf die andere Seite des Galiläischen Sees von Tiberias. Es zog ihm aber dorthin eine große Volksmenge nach, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Jesus ging dann auf den Berg hinauf und ließ sich dort mit seinen Jüngern nieder. Das jüdische Passafest stand nahe bevor. Als nun Jesus sich dort umschaute und eine große Volksmenge zu sich kommen sah, sagte er zu Philippus: »Wo wollen wir Brote kaufen, damit diese alle zu essen haben?« So fragte er aber nur, um ihn auf die Probe zu stellen, denn er selbst wusste wohl, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm: »Für 200 Silberstücke Brote reichen bei ihnen nicht aus, dass jeder auch nur ein kleines Stück bekomme.« Da sagte einer von seinen Jüngern, Andreas, der Bruder des Simon Petrus, zu ihm: »Es ist ein Knabe hier, der 5 Gerstenbrote und 2 Fische hat. Doch was ist das für so viele? Jesus aber sagte: Lasst die Leute sich lagern. Es stand nämlich viel Gras an dem Ort. So lagerten sich denn die Männer, etwa 5000 an Zahl. Da nahm Jesus die Brote, sprach das Dankgebet und ließ sie an die Leute austeilen, die sich gelagert hatten. Ebenso auch von den Fischen, so viel jeder begehrte. Als sie dann satt waren, sagte er zu seinen Jüngern: Sammelt die übrig gebliebenen Reste, damit nichts umkomme. Da sammelten sie und füllten von den 5 Gerstenbroten 12 Körbe mit Brocken, die beim Essen übrig geblieben waren. Als nun die Leute das Zeichen sahen, das er getan hatte, riefen sie aus: Dies ist wahrhaftig der Prophet, der in die Welt kommen soll. Da Jesus nun merkte, dass sie kommen und sich seiner mit Gewalt bemächtigen würden, um ihn zum Könige zu machen, zog er sich wieder auf den Berg zurück, er ganz allein. Die Nachtfahrt der Jünger und das Meerwandeln Jesu. Als es dann Abend geworden war, gingen seine Jünger an den See hinab, stiegen in ein Boot und wollten über den See nach Kapernaum fahren. Die Dunkelheit war bereits eingetreten und Jesus immer noch nicht zu ihnen zurückgekehrt. Dabei ging der See hoch, weil ein starker Wind wehte. Als sie nun etwa eine Stunde weit gefahren waren, sahen sie Jesus über den See hingehen und sich ihrem Boote nähern. Da gerieten sie in Angst. Er aber rief ihnen zu: Ich bin es, fürchtet euch nicht. Sie wollten ihn nun in das Boot nehmen, doch sogleich war das Boot am Lande, wohin sie fahren wollten. B. Wiedersehen mit dem Volke und Zeichenforderung. Am folgenden Tage überzeugte sich die Volksmenge, die am jenseitigen Ufer des Sees geblieben war, dass dort kein anderes Fahrzeug außer dem einen gewesen sei und dass Jesus nicht mit seinen Jüngern das Boot bestiegen habe, sondern dass seine Jünger allein abgefahren seien. Andere Fahrzeuge kamen unterdessen von Tiberias in die Nähe des Platzes, wo sie das Brot nach dem Dankgebet des Herrn gegessen hatten. Als das Volk nun sah, dass Jesus ebenso wenig da war wie seine Jünger, stiegen auch sie in die Fahrzeuge und fuhren nach Kapernaum, um Jesus zu suchen. Als sie ihn dann auf der anderen Seite des Sees angetroffen hatten, fragten sie ihn: Meister, wann bist du hierher gekommen? Jesus antwortete ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich nicht deshalb auf, weil ihr Wunderzeichen gesehen, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Verschafft euch doch nicht die Speise, die vergänglich ist, sondern die Speise, die bis ins ewige Leben vorhält und die der Menschensohn euch geben wird. Denn ihn hat Gott der Vater beglaubigt. Da entgegneten sie ihm: Was müssen wir denn tun, um die Werke Gottes aufweisen zu können? Jesus antwortete ihnen mit den Worten: Das Werk Gottes besteht darin, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Da fragten sie ihn: Was tust denn du für ein Zeichen, damit wir es sehen und zum Glauben an dich kommen? Womit kannst du dich ausweisen? Unsere Väter haben in der Wüste das Manna zu essen bekommen, wie geschrieben steht: Brot vom Himmel gab er ihnen zu essen. C. Jesu Rede über das Brot des Lebens. Jesus ist das wahre Himmelsbrot und gibt es den gläubig zu ihm Kommenden. Da sagte Jesus zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Himmelsbrot gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Himmelsbrot. Denn das Brot Gottes ist der, welcher vom Himmel herabgekommen und der Welt Leben gibt. Da riefen sie ihm zu: Herr, gib uns dieses Brot alle Zeit. Da sagte nun Jesus zu ihnen: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nimmermehr hungern, und wer an mich glaubt, den wird nie wieder dürsten. Aber ich habe euch schon gesagt, ihr habt mich wohl gesehen, glaubt aber doch nicht. Alles, was der Vater mir gibt, das wird zu mir kommen, und wer zu mir kommt, den werde ich nicht von mir stoßen. Denn ich bin vom Himmel herabgekommen, nicht um meinen Willen auszuführen, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich von allem, was er mir gegeben hat, nichts verloren gehen lasse, sondern es am jüngsten Tag auferwecke. Denn das ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der auf den Sohn hinblickt und an ihn glaubt, ewiges Leben habe und ich ihn am jüngsten Tage auferwecke. Das Brot des Lebens wird durch den Glauben und der Glaube durch Gottes Einwirkung gewonnen. Da murrten die Juden über ihn, weil er gesagt hatte: Ich bin das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Sie sagten nämlich: Ist dieser nicht Jesus, Josefs Sohn, dessen Vater und Mutter wir kennen? Wie kann er da jetzt sagen: Ich bin vom Himmel herabgekommen? Jesus antwortete ihnen mit den Worten: Murret nicht miteinander darüber. Niemand kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zieht. Und ich werde ihn dann am jüngsten Tage auferwecken. Es steht ja in dem Propheten geschrieben: Sie werden alle von Gott unterwiesen sein. Jeder, der es vom Vater gehört und gelernt hat, kommt zu mir. Nicht, als ob jemand den Vater gesehen hätte, denn nur der eine, der von Gott gekommen ist, nur der hat den Vater gesehen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer da glaubt, der hat ewiges Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben in der Wüste das Manna gegessen und sind doch gestorben. Hier dagegen ist das Brot, das vom Himmel herabgekommen, damit man davon esse und nicht sterbe. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wer von diesem Brot isst, der wird ewig leben. Das Brot aber, das ich zu essen geben werde, ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt. Die harte Rede Jesu vom Essen und Trinken seines Fleisches und Blutes. Da gerieten die Juden in Streit untereinander und sagten: Wie kann der uns sein Fleisch zu essen geben? Da sagte Jesus zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohnes esst und sein Blut nicht trinkt, so habt ihr kein Leben in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat ewiges Leben, und den werde ich am jüngsten Tage auferwecken. Denn mein Fleisch ist die wahre Speise, und mein Blut ist der wahre Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Wie mich der Vater, der das Leben in sich trägt, gesandt hat, und ich lebe um des Vaters Willen, so wird, wer mich isst, ebenfalls leben um meinetwillen. Von solcher Beschaffenheit ist das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Es ist nicht von der Art, wie eure Väter es gegessen haben, die gestorben sind. Nein, wer dieses Brot isst, der wird ewig leben. So sprach Jesus, als er in der Synagoge zu Kapernaum lehrte. D. Scheidung der Jünger als Wirkung der Rede, das Petrusbekenntnis, Hinweis auf den Verrat des Judas. Viele nun von seinen Jüngern, die ihm zugehört hatten, erklärten: Das ist eine anstößige Rede, wer kann sie anhören? Da aber Jesus von selbst wusste, dass seine Jünger sich unzufrieden darüber aussprachen, sagte er zu ihnen: Das ist euch anstößig? Wie wird es dann erst sein, wenn ihr den Menschensohn dahin auffahren seht, wo er vor dem gewesen ist? Der Geist ist es, der das Leben schafft. Das Fleisch hilft dazu nichts. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Aber es gibt manche unter euch, die nicht glauben. Jesus kannte nämlich von Anfang an die, welche ungläubig blieben, und auch den, der ihn verraten würde. Er fuhr dann fort: Aus diesem Grunde habe ich euch gesagt, niemand kann zu mir kommen, wenn es ihm nicht vom Vater verliehen ist. Seit dieser Zeit zogen sich viele seiner Jünger von ihm zurück und begleiteten ihn nicht mehr auf seinen Wanderungen. Da sagte Jesus zu den 12: Ihr wollt doch nicht auch weggehen? Simon Petrus antwortete ihm: Herr, zu wem sollten wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens, und wir haben den Glauben und die Erkenntnis gewonnen, dass du der Heilige Gottes bist. Jesus antwortete ihnen: Habe nicht ich selbst euch 12 mir erwählt? Und doch ist einer von euch ein Teufel. Er meinte damit Judas, den Sohn Simons aus Kariot, denn dieser sollte ihn später verraten und war doch einer von den 12. Achtens. Jesus zum dritten Mal in Jerusalem auf dem Laubhüttenfest. A. Jesus und seine Brüder, seine Reise nach Jerusalem zum Fest. Hierauf zog Jesus in Galiläa umher, denn in Judäa wollte er nicht mehr umherziehen, weil die Juden ihm nach dem Leben trachteten. Es stand aber das jüdische Laubhüttenfest nahe bevor. Darum sagten seine Brüder zu ihm: Mache dich von hier auf den Weg und begib dich nach Judäa, damit auch deine Jünger die Werke sehen, die du vollbringst. Denn niemand wirkt in der Verborgenheit, wenn er sich doch in der Öffentlichkeit geltend machen will. Willst du überhaupt solche Tätigkeit ausüben, so zeige dich öffentlich der Welt. Nicht einmal seine Brüder nämlich glaubten an ihn. Da antwortete Jesus ihnen: Meine Zeit ist noch nicht da. Für euch freilich ist die Zeit immer gelegen. Euch kann die Welt nicht hassen. Mich aber hasst sie, weil ich von ihr bezeuge, dass ihr Tun böse ist. Geht ihr zum Fest hinauf. Ich gehe nicht zu diesem Fest, weil meine Zeit noch nicht erfüllt ist. Das sagte er zu ihnen und blieb in Galiläa. Als dann aber seine Brüder zum Fest hinaufgegangen waren, da ging auch er hin, jedoch nicht öffentlich, sondern ganz in der Stille. Die Juden suchten ihn nun während des Festes und fragten: Wo ist denn der? Und unter dem Volk war viel Gerede über ihn. Die einen sagten: Er ist ein guter Mann. Andere dagegen meinten: Nein, er ist ein Volksverführer. Doch sprach niemand mit Freimut über ihn, aus Furcht vor den Juden. B. Jesu Auftreten und Selbstzeugnis auf dem Feste. Streitgespräch über die Herkunft des Messias. Jesu Lehre stammt von Gott. Als aber die Festwoche schon zur Hälfte vorüber war, ging Jesus in den Tempel hinauf und lehrte. Da verwunderten sich die Juden und sagten: Wie kommt er zur Schriftgelehrsamkeit, obwohl er doch nicht in ihr unterwiesen ist? Da antwortete Jesus ihnen mit den Worten: Meine Lehre stammt nicht von mir, sondern von dem, der mich gesandt hat. Wer dessen Willen tun will, der wird inne werden, ob diese Lehre von Gott stammt oder ob ich aus mir selbst rede. Wer aus sich selbst redet, sucht seine eigene Ehre. Wer aber die Ehre dessen sucht, der ihn gesandt hat, der ist wahrhaftig, und bei dem findet sich keine verwerfliche Selbstsucht. Hat nicht Mose euch das Gesetz gegeben? Und doch erfüllt keiner von euch das Gesetz. Warum sucht ihr mich zu töten? Die Volksmenge antwortete: Du bist von Sinnen. Wer sucht dich denn zu töten? Jesus antwortete ihnen: Ein einziges Werk habe ich hier in Jerusalem getan, und ihr alle seid verwundert darüber. Mose hat euch die Beschneidung gegeben. Von Mose stammt sie freilich nicht, sondern von den Erzvätern. Und so beschneidet ihr denn einen Menschen auch am Sabbat. Wenn nun ein Mensch am Sabbat die Beschneidung erhält, damit das mosaische Gesetz nicht übertreten werde, da wollt ihr mir zürnen, dass ich einen ganzen Menschen am Sabbat gesund gemacht habe? Urteilt nicht nach dem äußeren Schein, sondern gebt euer Urteil so ab, wie es gerecht ist. Jesus selbst kommt von Gott. Da sagten einige von den Leuten aus Jerusalem: Ist das nicht der Mann, den sie zu töten suchen? Geht nur, er redet ganz öffentlich, und man sagt ihm nichts. Sollten etwa die Mitglieder des Hohen Rates wirklich zu der Erkenntnis gekommen sein, dass dies der Messias ist? Freilich, von diesem Manne wissen wir ja, woher er stammt. Wenn aber der Messias kommt, dann weiß niemand, woher er stammt. Da rief Jesus im Tempel, wo er lehrte, laut aus: Ja, ihr kennt mich und wisset, woher ich stamme, und doch bin ich nicht von mir selbst gekommen, sondern es ist wirklich ein Sender da, der mich gesandt hat, den ihr aber nicht kennt. Ich kenne ihn, denn ich bin von ihm gekommen, und er hat mich gesandt. Da suchten sie ihn festzunehmen, und doch legte niemand Hand an ihn an, denn seine Stunde war noch nicht gekommen. C. Der Verhaftungsplan der Feinde und dessen Fehlschlagen. Jesus als Spender des Geistes. Aus dem Volke aber kamen viele zum Glauben an ihn und sagten: Wird wohl der Messias, wenn er kommt, mehr Wunderzeichen tun, als dieser getan hat? Die Pharisäer hörten, wie das Volk solchen Ansichten im Geheimen über ihn äußerte. Darum schickten die Hohepriester und die Pharisäer Diener ab, die ihn festnehmen sollten. Da sagte Jesus: Nur noch kurze Zeit bin ich bei euch, dann gehe ich zu dem, der mich gesandt hat. Ihr werdet mich suchen, aber nicht finden, und wo ich dann bin, dahin könnt ihr nicht kommen. Da sagten die Juden zueinander: Wohin will er denn gehen, dass wir ihn nicht finden sollen? Will er etwa zu den Juden gehen, die unter den Griechen zerstreut leben, und Lehrer der Griechen werden? Welchen Sinn hat das Wort, das er gesagt hat: Ihr werdet mich suchen, aber nicht finden, und wo ich dann bin, dahin könnt ihr nicht kommen? Am letzten, dem höchsten Festtage aber, stand Jesus da und rief laut: Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, von dessen Leibe werden, wie die Schrift gesagt hat, Ströme lebendigen Wassers fließen. Damit meinte er den Geist, den die an ihn Glaubenden empfangen sollen. Denn der Heilige Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht zur Herrlichkeit erhoben war. Da sagten manche aus dem Volk, die diese Rede gehört hatten: Das ist wirklich der Prophet. Andere sagten: Er ist der Messias. Wieder andere meinten: Der Messias kommt doch nicht aus Galiläa. Hat nicht die Schrift gesagt, dass der Messias aus dem Geschlecht Davids und aus der Ortschaft Bethlehem, wo David gewohnt hat, kommen soll? So entstand seinetwegen eine Spaltung unter dem Volk. Einige von ihnen hätten ihn nun gern festgenommen, aber keiner legte Hand an ihn. So kamen denn die Diener zu den Hohepriestern und Pharisäern zurück, und diese fragten sie: Warum habt ihr ihn nicht mitgebracht? Die Diener antworteten: Noch nie hat ein Mensch so geredet, wie dieser Mann redet. Da erwiderten ihn die Pharisäer: Habt ihr euch etwa auch verführen lassen? Ist denn irgendein Mitglied des Hohen Rates oder ein Pharisäer zum Glauben an ihn gekommen? Nein, nur dies gemeine Volk, das vom Gesetz nichts weiß. Verflucht sind sie! Da sagte Nikodemus, der früher einmal zu Jesus gekommen war, obgleich er zu ihnen gehörte: Verurteilt etwa unser Gesetz einen Menschen, ohne dass man ihn zuvor verhört und seine Schuld festgestellt hat? Da gaben sie ihm zur Antwort: Bist du vielleicht auch aus Galiläa? Forsche doch nach und lerne begreifen, dass aus Galiläa kein Prophet ersteht. Dann ging sie weg, ein jeder in sein Haus. D. Jesus und die Ehebrecherin. Jesus aber begab sich auf den Ölberg. Am folgenden Morgen aber erschien er wieder im Tempel, und das ganze Volk kam zu ihm. Er setzte sich dann und lehrte sie. Da brachten die Schriftgelehrten und die Pharisäer eine Frau zu ihm, die beim Ehebruch ergriffen war, stellten sie vor ihm hin und sagten zu ihm: Meister, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Nun hat Mose uns im Gesetz geboten, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du nun dazu? Das sagten sie aber, um ihn zu versuchen, damit sie einen Grund zur Anklage gegen ihn hätten. Da bückte Jesus sich nieder und schrieb mit dem Finger auf dem Boden. Als sie aber ihre Frage mehrfach wiederholten, richtete er sich auf und sagte zu ihnen: Wer unter euch ohne Sünde ist, werfe zuerst einen Stein auf sie. Dann bückte er sich aufs Neue nieder und schrieb auf dem Boden weiter. Als jene das gehört hatten, gingen sie einer nach dem anderen hinaus, die Ältesten zuerst bis zu den Letzten. Und Jesus blieb alleine zurück mit der Frau, die vor ihm stand. Da richtete Jesus sich auf und fragte sie: Frau, wo sind deine Ankläger? Hat keiner dich verurteilt? Sie antwortete: Keiner, Herr. Da sagte Jesus zu ihr: Auch ich verurteile dich nicht. Geh und sündige hinfort nicht mehr. Fortsetzung und Höhepunkt des Kampfes: Jesu Angriff auf das Judentum. Selbstzeugnis Jesu als des Lichtes der Welt und des Sohnes Gottes. Nun redete Jesus aufs Neue zu ihnen und sagte: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern das Licht des Lebens haben. Da sagten die Pharisäer zu ihm: Du legst für dich selbst Zeugnis ab, dein Zeugnis ist ungültig. Jesus gab ihnen zur Antwort: Auch wenn ich für mich selbst Zeugnis ablege, ist mein Zeugnis gültig. Denn ich weiß, woher ich gekommen bin und wohin ich gehe. Ihr aber wisst nicht, woher ich komme und wohin ich gehe. Ihr richtet nach der äußeren Erscheinung, ich richte überhaupt keinen. Aber auch wenn ich richte, ist mein Urteil unverwerflich. Denn ich stehe mit meinem Zeugnis nicht allein, sondern mit mir ist der Vater, der mich gesandt hat. Nun steht doch auch in eurem Gesetz geschrieben, dass das Zeugnis zweier Personen rechtsgültig sei. Ich lege Zeugnis für mich ab, und der Vater, der mich gesandt hat, legt auch Zeugnis für mich ab. Da fragten sie ihn: Wo ist denn dein Vater? Jesus antwortete: Weder mich noch meinen Vater kennt ihr. Wenn ihr mich kennt, würdet auch ihr meinen Vater kennen. Diese Worte sprach er, als er beim Opferkasten im Tempel lehrte. Und keiner legte die Hand an ihn, weil seine Stunde noch nicht gekommen war. Aufs Neue sagte er dann zu ihnen: Ich gehe weg, dann werdet ihr mich suchen und in eurer Sünde sterben. Wo ich hingehe, dahin könnt ihr nicht kommen. Da sagten die Juden: Will er sich etwa das Leben nehmen, dass er sagt: Wo ich hingehe, dahin könnt ihr nicht kommen? Da sagte er zu ihnen: Ihr seid von unten her, ich bin von oben her. Ihr seid von dieser Welt, ich bin nicht von dieser Welt. Darum habe ich euch gesagt, dass ihr in euren Sünden sterben werdet. Denn wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, so werdet ihr in euren Sünden sterben. Da fragten sie ihn: Wer bist du denn? Jesus antwortete ihnen: Das, was ich euch von Anfang an gesagt habe und was ich auch jetzt euch sage. Vieles hätte ich über euch noch zu sagen und zu richten, aber der, welcher mich gesandt hat, ist wahrhaftig, und ich, was ich von ihm gehört habe, das rede ich zu der Welt. Sie verstanden nicht, dass er vom Vater zu ihnen redete. Darum fuhr Jesus fort: Wenn ihr den Menschensohn erhöht habt, dann werdet ihr erkennen, dass ich es bin und dass ich nichts von mir selbst tue, sondern so rede, wie mich mein Vater gelehrt hat. Und er, der mich gesandt hat, ist bei mir. Er hat mich nicht allein gelassen, weil ich allezeit das tue, was ihm wohlgefällig ist. Streit um die Abrahamskindschaft. Jesus erklärt die Juden für Teufelskinder. Mordversuch. Als er so redete, kamen viele zum Glauben an ihn. Da sagte Jesus zu den Juden, die an ihn gläubig geworden waren: Wenn ihr an meinem Wort festhaltet, so seid ihr in Wahrheit meine Jünger und werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Da entgegneten sie ihm: Wir sind Abrahams Nachkommen und haben niemals jemanden als Knechte gedient. Wie kannst du da sagen, ihr werdet frei werden? Jesus antwortete ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der Sünde tut, ist ein Knecht der Sünde. Der Knecht aber bleibt nicht für immer im Hause. Der Sohn dagegen bleibt für immer darin. Wenn also der Sohn euch frei macht, so werdet ihr wirklich frei sein. Ich weiß wohl, dass ihr Abrahams Nachkommen seid, aber ihr sucht mich zu töten, weil mein Wort keinen Eingang bei euch findet. Was ich bei meinem Vater gesehen habe, das rede ich. Dementsprechend tut auch ihr, was ihr von eurem Vater gehört habt. Sie antworteten ihm mit der Versicherung: Unser Vater ist Abraham. Jesus erwiderte ihnen: Wenn ihr Abrahams Kinder wäret, so würdet ihr auch wie Abraham handeln. Nun aber geht ihr darauf aus, mich zu töten, einen Mann, der euch die Wahrheit verkündigt hat, wie ich sie von Gott gehört habe. So etwas hat Abraham nicht getan. Ihr vollbringt die Werke eures Vaters. Sie erwiderten ihm: Wir sind doch keine unehelichen Kinder. Wir haben nur einen Vater, nämlich Gott. Da sagte Jesus zu ihnen: Wenn Gott wirklich euer Vater wäre, so würdet ihr mich lieben, denn ich bin von Gott ausgegangen und gekommen. Ich bin nicht von mir selbst gekommen, sondern er hat mich gesandt. Wie geht es nun zu, dass ihr meine Art zu reden nicht versteht, weil ihr nicht imstande seid, das, was meine Worte besagen, auch nur anzuhören? Ihr habt den Teufel zum Vater und wollt nach den Gelüsten eures Vaters handeln. Der ist ein Mörder von Anfang an gewesen und steht nicht in der Wahrheit, weil keine Wahrheit in ihm ist. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen Wesen, denn er ist ein Lügner und der Lüge Vater. Weil ich dagegen die Wahrheit rede, schenkt ihr mir keinen Glauben. Wer von euch kann mich einer Sünde überführen? Wenn ich die Wahrheit rede, warum glaubt ihr mir nicht? Wer aus Gott ist, hört die Worte Gottes. Darum hört ihr sie nicht, weil ihr nicht aus Gott seid. Da antworteten ihm die Juden: Sagen wir nicht mit Recht, dass du ein Samariter und von einem bösen Geist besessen seist? Jesus antwortete ihnen: Ich bin von keinem bösen Geist besessen, sondern ehre meinem Vater. Doch ihr nehmt mir meine Ehre. Ich sorge nicht für meine Ehre, doch es ist einer da, der dafür sorgt und auch Gericht darüber hält. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn jemand mein Wort befolgt, wird er den Tod in Ewigkeit nicht sehen. Da entgegneten ihm die Juden: Jetzt wissen wir, dass du von einem bösen Geist besessen bist. Abraham ist gestorben und ebenso die Propheten. Und du sagst: Wenn jemand mein Wort befolgt, wird er den Tod in Ewigkeit nicht schmecken. Bist du etwa größer als unser Vater Abraham, der doch hat sterben müssen? Und auch die Propheten sind gestorben. Was machst du aus dir selbst? Jesus antwortete: Wenn ich mich selbst ehren wollte, so wäre es mit meiner Ehre nichts. Nein, mein Vater ist es, der mich ehrt. Er, von dem ihr behauptet, er sei euer Gott. Und ihr habt ihn doch nicht erkannt. Ich aber kenne ihn. Und wenn ich sagen wollte, dass ich ihn nicht kenne, so würde ich euch ähnlich sein, nämlich ein Lügner. Aber ich kenne ihn und halte sein Wort. Euer Vater Abraham jubelte darüber, als er meinen Tag sehen sollte, und er hat ihn auch gesehen und sich darüber gefreut. Da sagten die Juden zu ihm: Du bist noch nicht 50 Jahre alt und willst Abraham gesehen haben? Jesus antwortete ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham ward, bin ich. Da hoben sie Steine auf, um ihn damit zu werfen. Jesus aber verbarg sich und ging dann zum Tempel hinaus. 9. Jesus und der Blindgeborene. Im Vorübergehen sah er einen Mann, der von Geburt an blind war. Da fragten ihn seine Jünger: Meister, wer hat gesündigt, dieser Mann oder seine Eltern, dass er blind geboren ist? Jesus antwortete: Weder er hat gesündigt noch seine Eltern, sondern das Wirken Gottes sollte an ihm offenbar werden. Wir müssen im Dienste dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt eine Nacht, in der niemand wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Nach diesen Worten spie er auf die Erde, machte mit dem Speichel einen Teig, strich dem Blinden den Teig auf die Augen und sagte zu ihm: Geh hin, wasche dich im Teiche Siloa. Da ging er hin, wusch sich und kam sehend zurück. Nun sagten die Nachbarn und die Leute, die ihn früher als Bettler gesehen hatten: Ist das nicht der Mann, der früher da saß und bettelte? Die einen sagten: Ja, er ist's. Andere meinten: Nein, er sieht ihm nur ähnlich. Er selbst aber sagte: Ja, ich bin's. Da fragten sie ihn: Auf welche Weise sind dir denn die Augen aufgetan worden? Er antwortete: Der Mann, der den Namen Jesus führt, machte einen Teig, bestrich mir die Augen damit und sagte zu mir: geh an den Siloateich und wasche dich. Da ging ich hin, wusch mich und konnte sehen. Sie fragten ihn, wo ist der Mann? Er antwortete, das weiß ich nicht. Man führte ihn nun zu den Pharisäern, den ehemals Blinden. Es war aber Sabbat an dem Tage gewesen, an dem Jesus den Teig gemacht und ihm die Augen aufgetan hatte. Da fragten ihn auch die Pharisäer wieder, wie er sehend geworden sei, und er antwortete ihnen, er hat mir einen Teig auf die Augen gelegt, ich habe mich dann gewaschen und kann nun sehen. Da sagten einige von den Pharisäern, jener Mensch kommt nicht von Gott, er hält ja den Sabbat nicht. Andere dagegen meinten, wie könnte ein sündiger Mensch derartige Wunder tun? So bestand eine Meinungsverschiedenheit unter ihnen. Sie fragten also den Blindgeborenen aufs Neue, was sagst du denn von ihm? Dir hat er doch die Augen aufgetan. Jener antwortete, er ist ein Prophet. Die Juden wollten nun von ihm nichts glauben, dass er blind gewesen und sehend geworden sei, bis sie schließlich die Eltern des sehend gewordenen riefen und sie fragten, ist dies euer Sohn, der, wie ihr behauptet, blind geboren ist? Wie kommt es denn, dass er jetzt sehen kann? Da antworteten seine Eltern, wir wissen, dass dies unser Sohn ist und dass er blind geboren ist. Wie es aber kommt, dass er jetzt sehen kann, das wissen wir nicht. Und wer ihm die Augen geöffnet hat, wissen wir auch nicht. Fragt ihn selbst, er ist alt genug, er wird selbst Auskunft über sich geben. Das sagten seine Eltern, weil sie sich vor den Juden fürchteten, denn die Juden hatten schon miteinander abgemacht, dass, wenn jemand Jesus als den Messias bekenne, er in den Bann getan werden solle. Aus diesem Grund sagten seine Eltern, er ist alt genug, fragt ihn selbst. So ließen sie denn den Mann, der blind gewesen war, zum zweiten Mal rufen und sagten zu ihm, gib Gott die Ehre, wir wissen, dass dieser Mensch ein Sünder ist. Da antwortete jener, ob er ein Sünder ist, weiß ich nicht, eins aber weiß ich, dass ich blind gewesen bin und jetzt sehen kann. Da fragten sie ihn noch einmal, was hat er mit dir gemacht? Wie hat er dir die Augen aufgetan? Er antwortete ihnen, ich habe es euch schon einmal gesagt, doch ihr habt nicht darauf gehört. Warum wollt ihr es noch einmal hören? Wollt ihr etwa auch seine Jünger werden? Da schmähten sie ihn und sagten, du bist sein Jünger, wir aber sind Jünger des Mose. Wir wissen, dass Gott mit Mose geredet hat, von diesem aber wissen wir nicht, woher er ist. Der Mann gab ihnen zur Antwort, darin liegt eben das Verwunderliche, dass ihr nicht wisst, woher er ist, und er hat mir doch die Augen aufgetan. Wir wissen, dass Gott Sünder nicht erhört, nur wenn jemand gottesfürchtig ist und seinen Willen tut, den erhört er. Solange die Welt steht, hat man noch nicht gehört, dass jemand einem Blindgeborenen die Augen aufgetan hat. Wenn dieser Mann nicht von Gott käme, so könnte er nichts ausrichten. Sie antworteten ihm, du bist ganz und gar in Sünden geboren und du willst uns Lehren geben? Und sie stießen ihn aus. Jesus erfuhr von seiner Ausstoßung und sagte zu ihm, als er ihn traf, glaubst du an den Sohn Gottes? Jener antwortete, Herr, wer ist denn das? Ich möchte gern an ihn glauben. Jesus antwortete ihm, du hast ihn gesehen, denn der mit dir redet, der ist es. Jener sagte, ich glaube, Herr, und warf sich vor ihm nieder. Da sagte Jesus, Zu einer Scheidung bin ich in diese Welt gekommen, die Nichtsehenden sollen sehen können und die Sehenden sollen blind werden. Das hörten von den Pharisäern diejenigen, welche sich bei ihm befanden und fragten ihn, »Sind wir etwa auch blind?« Jesus antwortete ihnen, »Wäret ihr blind, so hättet ihr keine Sünde. Nun aber behauptet ihr, wir sind sehend, eure Sünde bleibt.« Zehntens. Die Bildrede vom Hirten und Räuber und vom guten Hirten und Mietling. A. Die Bildrede selbst. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer nicht durch die Tür in die Schafhürde hineingeht, sondern anderswo hineinsteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Wer aber durch die Tür hineingeht, der ist der Hirte der Schafe. Diesem macht der Türhüter auf, und die Schafe hören auf seine Stimme. Er ruft die zu seiner Herde gehörenden Schafe bei Namen und führt sie hinaus. Wenn er dann seine Schafe alle hinausgelassen hat, so geht er vor ihnen her, und die Schafe folgen ihm nach, weil sie seine Stimme kennen. Einem Fremden aber würden sie nicht folgen, sondern vor ihm fliehen, weil sie die Stimme der Fremden nicht kennen. Diese bildliche Rede trug Jesus ihnen vor. Sie verstanden aber nicht, was er ihnen damit sagen wollte. B. Die erste Deutung: Jesus, die Tür zu den Schafen. Da sagte Jesus von Neuem zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür für die Schafe. Alle, die vor mir gekommen sind, sind Diebe und Räuber, aber die Schafe haben nicht auf sie gehört. Ich bin die Tür. Wer durch mich eingeht, wird gerettet werden, wird ein- und ausgehen und Weide finden. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und Unheil anzurichten. Ich aber bin gekommen, damit die Schafe Leben haben und Überfluss haben. C. Die zweite Deutung: Jesus, der gute Hirte. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte setzt sein Leben für die Schafe ein. Der Mietling, der nicht Hirte ist und dem die Schafe nicht zu eigen gehören, sieht den Wolf kommen, verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf raubt und zerstreut sie. Er ist ja nur ein Mietling und ihm liegt nichts an den Schafen. Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen, und die Meinen kennen mich, ebenso wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Und ich gebe mein Leben für die Schafe hin. Ich habe auch noch andere Schafe, die nicht zu dieser Hürde gehören. Auch diese muss ich führen, und sie werden auf meinen Ruf hören, und es wird eine Herde, ein Hirt werden. Darum hat mich der Vater lieb, weil ich mein Leben hingebe, um es wieder an mich zu nehmen. Niemand nimmt es mir, sondern ich gebe es freiwillig hin. Ich habe Macht, es hinzugeben, und habe Macht, es wieder an mich zu nehmen. Die Ermächtigung dazu habe ich von meinem Vater erhalten. D. Die Wirkung der Rede. Da entstand wegen dieser Worte wieder eine Meinungsverschiedenheit unter den Juden. Viele nämlich von ihnen sagten, er ist von einem bösen Geist besessen und von Sinnen. Warum hört ihr ihn noch an? Andere aber sagten, das sind nicht die Worte eines Besessenen. Kann etwa ein böser Geist Blinden die Augen auftun? 11. Jesu letzte Predigt am Fest der Tempelweihe über die Einheit des Sohnes mit dem Vater. Damals fand das Fest der Tempelweihe in Jerusalem statt. Es war Winter Und Jesus ging im Tempel in der Halle Salomos auf und ab. Da umringten ihn die Juden und sagten zu ihm: Wie lange lässt du uns noch in Ungewissheit? Bist du der Messias? So sag es uns frei heraus. Jesus antwortete ihnen: Ich habe es euch gesagt, doch ihr glaubt mir nicht. Die Werke, die ich im Namen meines Vaters vollbringe, die legen Zeugnis für mich ab. Aber ihr glaubt nicht, weil ihr nicht zu meinen Schafen gehört. Meine Schafe hören auf meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen ewiges Leben, und sie werden in alle Ewigkeit nicht verloren gehen, und niemand wird sie meiner Hand entreißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle, und niemand vermag sie der Hand meines Vaters zu entreißen. Ich und der Vater sind eins. Da holten die Juden wieder Steine herbei, um ihn zu steinigen. Jesus aber sagte zu ihnen: Viele gute Werke habe ich euch in der Macht meines Vaters sehen lassen. Welches von diesen Werken ist es, für das ihr mich steinigen wollt? Die Juden antworteten ihm: Wegen eines guten Werkes wollen wir dich nicht steinigen, sondern wegen Gotteslästerung, nämlich weil du, der du doch nur ein Mensch bist, dich selbst zu Gott machst. Jesus antwortete ihnen: Steht nicht in eurem Gesetz geschrieben: Ich habe gesagt, ihr seid Götter? Wenn die Schrift schon die Männer, an die das Wort Gottes erging, Götter genannt hat, und die Schrift kann doch ihre Gültigkeit nicht verlieren, wie könnt ihr dann dem, den der Vater geweiht und in die Welt gesandt hat, Gotteslästerung vorwerfen, weil ich gesagt habe, ich bin Gottes Sohn? Wenn ich nicht die Werke meines Vaters vollbringe, so braucht ihr mir nicht zu glauben. Wenn ich sie aber vollbringe, so glaubet, wenn auch nicht mir selbst, so doch meinen Werken, damit ihr immer mehr zur Erkenntnis kommt, dass der Vater in mir ist und ich im Vater bin. Da suchten sie ihn abermals festzunehmen, doch er entkam aus ihren Händen. 12. Jesus und Lazarus. Jesus als die Auferstehung und das Leben. A. Jesus im Ostjordanlande. Tod des Lazarus in Bethanien. Er zog dann wieder in das Ostjordanland, an den Ort, wo Johannes zuerst getauft hatte, und hielt sich dort auf. Da kamen viele zu ihm und sagten: Johannes hat zwar kein einziges Zeichen getan, aber alles, was Johannes von diesem Manne gesagt hat, ist wahr gewesen. Und viele kamen dort zum Glauben an ihn. Es lag aber ein Mann krank, Lazarus von Bethanien, aus dem Dorfe, wo Maria und ihre Schwester Martha wohnten. Es war die Maria, die den Herrn mit Salböl gesalbt und seine Füße mit ihren Haaren getrocknet hatte. Deren Bruder Lazarus lag krank danieder. Da sandten die Schwestern zu Jesus und ließen ihm sagen: Herr, siehe, der, den du lieb hast, liegt krank. Als Jesus das vernahm, sagte er: Der Zweck dieser Krankheit ist nicht der Tod, sondern sie dient zur Verherrlichung Gottes, weil der Sohn Gottes durch sie verherrlicht werden soll. Jesus hatte aber Martha und ihre Schwester und Lazarus lieb. Als er nun von dessen Krankheit gehört hatte, blieb er zunächst noch 2 Tage an dem Orte, wo er sich befand. Dann erst sagte er zu seinen Jüngern: Wir wollen wieder nach Judäa ziehen. Die Jünger erwiderten ihm: Meister, eben erst haben die Juden dich steinigen wollen, und nun willst du wieder dorthin gehen? Jesus antwortete: Hat der Tag nicht 12 Stunden? Wenn man bei Tage umhergeht, stößt man sich nicht, weil man das Licht dieser Welt sieht. Wenn man aber bei Nacht umhergeht, stößt man sich, weil man nicht sehen kann. So sagte er und fuhr dann fort. Unser Freund Lazarus ist eingeschlummert, aber ich gehe hin, um ihn aufzuwecken. Da erwiderten ihm die Jünger: Herr, wenn er eingeschlummert ist, wird er wieder gesund werden. Jesus hatte seinen Tod gemeint, sie dagegen waren der Ansicht, er rede von dem ruhigen Schlummer beim Schlafen. Da sagte ihnen denn Jesus mit klaren Worten: Lazarus ist gestorben, doch ich freue mich euretwegen, dass ich nicht dort gewesen bin, damit ihr glauben lernt. Doch nun wollen wir zu ihm gehen. Da sagte Thomas mit dem Beinamen Zwilling zu seinen Mitjüngern: Lasst uns mit ihm gehen, um mit ihm zu sterben. B. Jesu Rückkehr nach Bethanien. Martha und Maria. Als nun Jesus hinkam, fand er ihn schon seit 4 Tagen im Grabe liegen. Bethanien lag aber in der Nähe von Jerusalem, kaum ein Stündchen des Weges von dort entfernt. Darum hatten sich von den Juden viele bei Martha und Maria eingefunden, um sie über den Tod ihres Bruders zu trösten. Als Martha nun von der Ankunft Jesu hörte, ging sie ihm entgegen. Maria aber blieb im Hause sitzen. Da sagte Martha zu Jesus: Herr, wärest du hier gewesen, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Doch auch so weiß ich, dass Gott dir alles gewähren wird, um was du ihn bittest. Jesus erwiderte ihr: Dein Bruder wird auferstehen. Martha antwortete ihm: Ich weiß, dass er bei der Auferstehung am jüngsten Tage auferstehen wird. Jesus entgegnete ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, wenn er auch stirbt. Und jeder, der im Leben an mich glaubt oder im Glauben an mich lebt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Sie antwortete ihm: Ja, Herr, ich habe Glauben gelernt, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Nach diesen Worten ging sie weg und rief ihre Schwester Maria, indem sie heimlich zu ihr sagte: Der Meister ist da und lässt dich rufen. Sobald jene das hörte, stand sie schnell auf und begab sich zu ihm. Jesus war nämlich noch nicht in das Dorf gekommen, sondern befand sich noch an der Stelle, wo Martha ihm entgegengekommen war. Als nun die Juden, die bei Maria im Hause waren und sie zu trösten suchten, sie schnell aufstehen und hinausgehen sahen, folgten sie ihr, in der Meinung, sie wolle zum Grabe gehen, um dort zu weinen. Als dann Maria an die Stelle kam, wo Jesus sich befand und ihn sah, fiel sie ihm zu Füßen und sagte zu ihm: Herr, wärst du hier gewesen, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Als nun Jesus sah, wie sie weinte und wie auch die Juden laut weinten, die mit ihr gekommen waren, fühlte er sich im Geiste entrüstet und erregte sich. C. Auferweckung des Lazarus. Darauf fragte er: Wo habt ihr ihn beigesetzt? Sie antworteten ihm: Herr, komm mit und sieh es dir an. Jesus hatte Tränen in den Augen. Da sagten die Juden: Seht, wie lieb er ihn gehabt hat. Einige von ihnen aber sagten: Hätte er, der dem Blinden die Augen aufgetan hat, nicht auch machen können, dass dieser nicht zu sterben brauchte? Da geriet Jesus in seinem Inneren wieder in Erregung und trat an das Grab. Es war dies aber ein Felsengrab, vor dessen Eingang ein Stein lag. Jesus sagte: Nehmt den Stein weg. Martha, Die Schwester des Verstorbenen erwiderte ihm: »Herr, er ist schon in Verwesung, er liegt ja schon seit 4 Tagen.« Jesus entgegnete ihr: »Habe ich dir nicht gesagt, dass wenn du glaubst, du die Herrlichkeit Gottes sehen sollst?« Da nahm sie den Stein weg. Jesus aber hob seine Augen zum Himmel empor und betete: »Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich wusste wohl, dass du mich alle Zeit erhörst, aber um des Volkes willen, das hier herumsteht, sage ich das, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast.« Nach diesen Worten rief er mit lauter Stimme: »Lazarus, komm heraus!« Da kam der Verstorbene heraus, an Füßen und Händen mit Binden umwickelt, und sein Gesicht war mit einem Schweißtuch verhüllt. Jesus sagte dann zu ihnen: »Macht ihn frei von seinen Hüllen und lasst ihn dann gehen.« 13. Todesbeschluss des Hohen Rates. Jesus entweicht nach Ephraim. Viele nun von den Juden, die zu Maria gekommen waren und gesehen hatten, was Jesus getan hatte, wurden an ihn gläubig. Einige von ihnen aber gingen zu den Pharisäern und hinterbrachten ihnen, was Jesus getan hatte. Infolgedessen beriefen die Hohepriester und die Pharisäer eine Versammlung des Hohen Rates und sagten: »Was sollen wir tun, da dieser Mensch so viele Wunderzeichen tut? Wenn wir ihn so weiter gewähren lassen, so werden noch alle an ihn glauben, und dann werden die Römer kommen und uns das Land und Volk wegnehmen.« Einer aber von ihnen, nämlich Kaiphas, der in jenem Jahre Hohepriester war, sagte zu ihnen: »Ihr seid ganz ohne Einsicht und bedenkt auch nicht, dass es besser für euch ist, wenn ein einzelner Mensch für das Volk stirbt, als wenn das ganze Volk zugrunde geht.« Dies sagte er aber nicht von sich selbst aus, sondern als Hohepriester jenes Jahres weissagte er unbewusst, dass Jesus für das Volk sterben würde, und zwar nicht nur für das Volk, sondern auch, um die zerstreuten Kinder Gottes zu einem Ganzen zu vereinigen. So beratschlagten sie denn von diesem Tage an miteinander, wie sie ihn töten könnten. Daher ließ sich Jesus nicht mehr öffentlich unter den Juden sehen, sondern zog sich von dort in die Gegend nahe bei der Wüste nach einer Stadt namens Ephraim zurück. Dort hielt er sich mit seinen Jüngern längere Zeit auf. 14. Jesu Salbung oder Todesweihe in Bethanien. A. Stimmung der Juden und Beschluss der Behörde gegen Jesus. Es stand aber das jüdische Passafest nahe bevor, und viele zogen vom Lande schon vor dem Feste nach Jerusalem hinauf, um sich zu weihen. Sie suchten nun dort Jesus, standen auf dem Tempelplatze und besprachen sich miteinander: »Was meint ihr? Er wird gewiss nicht zum Feste kommen.« Die Hohepriester und die Pharisäer hatten nämlich den Befehl ergehen lassen, jeder, der seinen Aufenthalt wisse, solle Anzeige davon machen, damit man ihn festnehmen könne. B. Die Salbung in Bethanien. Jesus kam nun 6 Tage vor dem Osterfest nach Bethanien, wo Lazarus wohnte, den er von den Toten auferweckt hatte. Sie veranstalteten ihm dort ein Gastmahl, bei dem Martha die Bewirtung besorgte, während Lazarus sich unter denen befand, die mit ihm zu Tische saßen. Da nahm Maria ein Pfund Salbe, echte, kostbare Nardensalbe, salbte Jesus die Füße damit und trocknete ihm die Füße mit ihrem Haar. Das ganze Haus wurde vom Duft der Salbe erfüllt. Da sagte Judas Iskariot, einer von seinen Jüngern, der nachmalige Verräter? Warum hat man diese Salbe nicht für 300 Silberlinge verkauft und das Geld den Armen gegeben? Das sagte er aber nicht, weil ihm etwas an den Armen gelegen war, sondern weil er ein Dieb war und als Kassenführer die Einlagen unterschlug. Da sagte Jesus: Lass sie in Ruhe. Sie soll die Salbe für den Tag meiner Bestattung aufbewahrt haben. Denn die Armen habt ihr alle Zeit bei euch, mich aber habt ihr nicht alle Zeit. C. Beschluss der Hohepriester gegen Lazarus. Da erfuhr nun eine große Menge der Juden, dass er dort sei, und sie kamen hin, nicht nur um Jesu willen, sondern auch um Lazarus zu sehen, den er von den Toten auferweckt hatte. Die Hohepriester aber hielten Beratung ab, in der Absicht, auch Lazarus zu töten, weil viele Juden seinetwegen hingingen und an Jesus gläubig wurden. 15. Jesu Einzug in Jerusalem am Palmsonntage. Als dann am folgenden Tage von der Volksmenge, die zum Feste gekommen war, ein großer Teil erfuhr, dass Jesus auf dem Wege nach Jerusalem sei, nahmen sie Palmzweige, zogen ihm entgegen und riefen laut: Hosianna, gesegnet sei, der da kommt im Namen des Herrn, der König von Israel. Jesus aber hatte einen Esel gefunden und sich darauf gesetzt, wie geschrieben steht: Fürchte dich nicht, Tochter Zion, siehe, dein König kommt und reitet auf einem Esel. Das verstanden seine Jünger zunächst noch nicht. Als Jesus aber zur Herrlichkeit eingegangen war, da dachten sie daran, dass dies mit Bezug auf ihn geschrieben stehe und dass man dies so an ihm zur Ausführung gebracht habe. Die Volksmenge nun, die bei ihm gewesen war, als er Lazarus aus dem Grabe gerufen und von den Toten auferweckt hatte, legte Zeugnis für ihn ab. Darum waren ihm auch die vielen Menschen entgegengezogen, weil sie erfahren hatten, dass er dies Wunderzeichen getan habe. Da sagten die Pharisäer unter sich: Ihr seht, dass ihr nichts erreicht. Alle Welt ist ja hinter ihm hergezogen. 16. Das Ersuchen der griechischen Festteilnehmer. Jesus kündigt seine durch sein Todesleiden erfolgende Verherrlichung zum Weltheiland an. Nun befanden sich einige Griechen unter den Fremden, die nach Jerusalem zu kommen pflegten, um ihre Andacht am Feste zu verrichten. Diese wandten sich an Philippus, der aus Bethsaida in Galiläa stammte, mit der Bitte: Herr, wir möchten Jesus gern sehen. Da ging Philippus hin und sagte es dem Andreas. Andreas und Philippus kamen alsdann und teilten es Jesus mit. Dieser antwortete ihnen: Die Stunde der Verherrlichung ist für den Menschensohn gekommen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde hineingelegt wird und abstirbt, so bleibt es ein Korn für sich allein. Wenn es aber abstirbt, bringt es reiche Frucht. Wer sein Leben lieb hat, der verliert es. Wer aber sein Leben in dieser Welt hasst, wird es fürs ewige Leben bewahren. Will jemand mir dienen, so folge er mir nach. Und wo ich bin, da soll auch mein Diener sein. Wenn jemand mir dient, wird ihn mein Vater zu Ehren bringen. Jetzt ist meine Seele erschüttert, und was soll ich sagen? Vater, bewahre mich vor dieser Stunde. Nein, gerade darum bin ich ja bei dieser Stunde angekommen. Vater, verherrliche deinen Namen. Da erscholl eine Stimme vom Himmel: Ich habe ihn schon verherrlicht und werde ihn noch weiter verherrlichen. Da sagte die Volksmenge, die dabei stand und es hörte: Es habe gedonnert. Andere sagten: Ein Engel hat mit ihm geredet. Da nahm Jesus das Wort und sagte: Nicht um meinetwillen ist diese Stimme erschollen, sondern um euretwillen. Jetzt ergeht ein Gericht über diese Welt. Jetzt wird der Fürst dieser Welt hinausgestoßen werden. Und ich werde, wenn ich von der Erde erhöht bin, alle zu mir ziehen. Das sagte er, um damit anzudeuten, welches Todes er sterben würde. Da entgegnete ihm die Menge: Wir haben aus der Schrift gehört, dass der Messias ewig am Leben bleibt. Wie kannst du nun behaupten, der Menschensohn müsse erhöht werden? Wer ist dieser Menschensohn? Da sagte Jesus zu ihnen: Nur noch kurze Zeit ist das Licht unter euch. Wandelt im Lichte, weil ihr es noch nicht habt, damit euch die Finsternis nicht überfalle. Denn wer in der Finsternis wandelt, weiß nicht, wohin er geht. Weil ihr das Licht noch habt, glaubt an das Licht, damit ihr Kinder des Lichtes werdet. 17. Rückblick des Evangelisten auf die öffentliche Wirksamkeit Jesu. Schlussurteil über das ungläubige Israel. So sprach Jesus, entfernte sich dann und hielt sich vor ihnen verborgen. Obwohl er aber so viele Wunderzeichen vor ihren Augen getan hatte, glaubten sie doch nicht an ihn. Es sollte sich eben das Wort des Propheten Jesaja erfüllen: Herr, wer hat unserer Botschaft Glauben geschenkt, und wem ist der Arm des Herrn offenbar geworden? Darum konnten sie nicht glauben, weil Jesaja an einer anderen Stelle gesagt hat: Er hat ihnen die Augen geblendet und ihr Herz unempfänglich gemacht, damit sie mit ihren Augen nicht sehen und mit ihren Herzen nicht zur Erkenntnis gelangen, dass sie sich bekehren und ich sie heile. So hat Jesaja gesprochen, weil er Jesu Herrlichkeit geschaut und von ihm geredet hat. Gleichwohl glaubten sogar von den Mitgliedern des Hohen Rates viele an ihn, wagten aber um der Pharisäer willen nicht, es offen zu bekennen, um nicht in den Bann getan zu werden. Denn an der Ehre bei den Menschen lag ihnen mehr als an der Ehre bei Gott. Jesu Zeugnis über sich und über sein Verhältnis zu Gott. Jesus aber rief laut und bestimmt aus: Wer an mich glaubt, der glaubt nicht an mich, sondern an den, der mich gesandt hat. Und wer mich sieht, der sieht den, der mich gesandt hat. Ich bin als Licht in die Welt gekommen, damit keiner, der an mich glaubt, in der Finsternis bleibe. Und wenn jemand meine Worte hört und sie nicht festhält, so richte ich ihn nicht, denn ich bin nicht gekommen, um die Welt zu richten, sondern um die Welt zu retten. Wer mich verwirft und meine Worte nicht annimmt, der hat damit schon seinen Richter. Das Wort, das ich verkündet habe, das wird sein Richter sein am jüngsten Tage. Denn ich habe nicht von mir aus geredet, sondern der Vater selbst, der mich gesandt hat, der hat mir aufgetragen, was ich sagen und was ich reden soll. Und ich weiß, dass sein Auftrag ewiges Leben ist. Was ich also rede, das rede ich so, wie der Vater es mir gesagt hat. 3. Abschnitt. Jesus offenbart seine göttliche Herrlichkeit vor seinen Jüngern. 1. Jesu letztes Mal mit seinen Jüngern. A. Die Fußwaschung. Es war vor dem Osterfest, und Jesus wusste wohl, dass für ihn die Stunde gekommen sei, aus dieser Welt zum Vater zu gehen. Da bewies er den Seinen, die in der Welt waren, die Liebe, die er zu ihnen gehegt hatte, bis zum letzten Augenblick. Es war bei einem Mahle. Schon hatte der Teufel dem Judas Iskariot, dem Sohne Simons den Entschluss des Verrats ins Herz gegeben. Da stand Jesus in dem Bewusstsein, dass der Vater ihm alles in die Hände gegeben habe und dass er von Gott ausgegangen sei und wieder zu Gott hingehe, beim Mahl von seinem Platze auf, legte die Oberkleider ab, nahm einen linnenen Schurz und umgürtete sich damit. Danach goss er Wasser in das Waschbecken und fing an, seinen Jüngern die Füße zu waschen und sie mit dem Schurz, den er sich umgebunden hatte, abzutrocknen. So kam er auch zu Simon Petrus. Dieser sagte zu ihm: »Herr, du willst mir die Füße waschen?« Jesus antwortete ihm mit den Worten: »Was ich tue, verstehst du jetzt nicht, du wirst es aber nachher erfahren.« Petrus entgegnete ihm: »Nun und nimmer sollst du mir die Füße waschen.« Jesus antwortete ihm: »Wenn ich dich nicht wasche, so hast du keine Gemeinschaft mit mir.« Da sagte Simon Petrus zu ihm: »Herr, dann nicht nur meine Füße, sondern auch die Hände und das Haupt.« Jesus antwortete ihm: »Wer gebadet ist, braucht sich nicht weiter zu waschen als die Füße, sonst ist er schon völlig rein. Auch ihr seid rein, doch nicht alle.« Er kannte nämlich seinen Verräter wohl. Darum sagte er: »Ihr seid nicht alle rein.« B. Jesu Deutung seines demütigen Liebesdienstes. Als er ihnen nun die Füße gewaschen, seine Oberkleider wieder angelegt und seinen Platz am Tische wieder eingenommen hatte, sagte er zu ihnen: »Versteht ihr, was ich an euch getan habe? Ihr redet mich mit Meister und Herr an, und ihr habt recht mit dieser Benennung, denn ich bin es. Wenn nun ich, euer Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so seid auch ihr verpflichtet, einander die Füße zu waschen. Denn ein Vorbild habe ich euch gegeben, damit ihr es ebenso machet, wie ich euch getan habe. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ein Knecht steht nicht höher als sein Herr und ein Sendbote nicht höher als der, welcher ihn gesandt hat. Wenn ihr das wisst, so seid ihr selig, wenn ihr danach tut. Nicht von euch allen rede ich. Ich weiß ja, wie die beschaffen sind, die ich mir erwählt habe. Aber das Schriftwort muss erfüllt werden: Der mein Brot ist, hat seine Verse wider mich erhoben. Schon jetzt sage ich es euch, bevor es eintritt, damit ihr, wenn es eingetreten ist, glaubet, dass ich es bin, den die Schrift meint. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer jemand aufnimmt, den ich sende, der nimmt mich auf, und wer mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. C. Andeutung und Entfernung des Verräters. Nach diesen Worten wurde Jesus in seinem Geist aufs Tiefste erschüttert und sprach es offen aus: »Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, einer von euch wird mich verraten.« Da sahen sich die Jünger untereinander an und wussten nicht, wen er meinte. Nun hatte einer von seinen Jüngern seinen Platz am Busen Jesu, nämlich der, den Jesus besonders lieb hatte. Diesem gab Simon Petrus einen Wink und sagte zu ihm: »Frage du, wen er meine.« Jener lehnte sich sogleich an die Brust Jesu zurück und fragte ihn: »Herr, wer ist es?« Da antwortete Jesus: »Der ist es, dem ich den Bissen in die Schüssel eintauchen und reichen werde.« Dann tauchte er den Bissen ein, nahm ihn und reichte ihn dem Judas, dem Sohn Simons aus Kariot. Nachdem dieser den Bissen empfangen hatte, fuhr der Satan in ihn. Da sagte Jesus zu ihm: »Was du zu tun vorhast, tue bald. Was er ihm damit sagen wollte, verstand keiner von den Tischgenossen. Einige nämlich meinten, weil Judas die Kasse führte, wolle Jesus ihm sagen, kaufe das ein, was wir für das Fest nötig haben, oder er solle den Armen etwas geben. Als jener nun den Bissen genommen hatte, ging er sogleich hinaus. Es war aber Nacht. Zweitens. Jesu Abschieds- und Trostreden. A. Beginn und Grundlage der Abschiedsreden. Nach seinem Weggange sagte Jesus, jetzt ist der Menschensohn verherrlicht, und Gott ist durch ihn verherrlicht. Wenn Gott durch ihn verherrlicht ist, so wird auch Gott ihn durch sich verherrlichen, und zwar wird er ihn sofort verherrlichen. Meine Kinder, nur noch kurze Zeit bin ich bei euch, dann werdet ihr mich suchen, und wie ich schon zu den Juden gesagt habe, wo ich hingehe, dahin könnt ihr nicht kommen. So sage ich es jetzt auch zu euch. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, dass, wie ich euch geliebt habe, so auch ihr einander liebet. Daran sollen alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Da fragte ihn Simon Petrus, Herr, wohin gehst du? Jesus antwortete ihm, wohin ich gehe, dahin kannst du mir jetzt nicht folgen, du wirst mir aber später folgen. Petrus antwortete ihm, Herr, warum kann ich dir jetzt nicht folgen? Mein Leben will ich für dich hingeben. Da antwortete Jesus, Dein Leben willst du für mich hingeben? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, noch ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnet haben. B. Erste Trostrede. Euer Herz erschrecke nicht. Vertraut auf Gott und vertraut auf mich. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich es euch nicht gesagt haben. Denn ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingegangen bin und euch eine Stätte bereitet habe, dann komme ich wieder und will euch zu mir nehmen, damit da, wo ich bin, auch ihr seid. Und wohin ich gehe, den Weg dahin kennt ihr ja. Da sagte Thomas zu ihm, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Wie können wir da den Weg dahin kennen? Jesus antwortete ihm, Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Wenn ihr mich erkannt hättet, würdet ihr auch meinen Vater kennen. Von jetzt an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Philippus sagte zu ihm, Herr, zeige uns den Vater, dann sind wir zufrieden. Da sagte Jesus zu ihm, So lange Zeit schon bin ich bei euch, und du kennst mich noch nicht, Philippus? Wer mich gesehen hat, der hat auch den Vater gesehen. Wie kannst du da sagen, zeig uns den Vater? Glaubst du denn nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir? Die Worte, die ich zu euch rede, die rede ich nicht von mir selbst, und der Vater, der in mir wohnt, der tut die Werke. Glaubt mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist. Wo nicht, so glaubt doch um der Werke selbst willen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke, die ich tue, auch vollbringen. Ja, er wird noch größere als diese vollbringen, denn ich gehe zum Vater, und alles, um was ihr dann in meinem Namen bittet, das werde ich tun, damit der Vater im Sohne verherrlicht werde. Wenn ihr mich in meinem Namen um etwas bittet, so werde ich es tun. Liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Dann will ich den Vater bitten, Und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bis in Ewigkeit bei euch bleibe, den Geist der Wahrheit. Die Welt kann ihn nicht empfangen, weil sie kein Auge für ihn hat und ihn nicht erkennt. Ihr aber erkennt ihn, denn bei euch bleibt er und in euch wird er sein. Ich will euch nicht verwaist sein lassen. Ich komme zu euch. Nur noch eine kleine Weile, dann sieht mich die Welt nicht mehr. Ihr aber seht mich, denn ich lebe und ihr sollt auch leben. An jenem Tage werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir seid und ich in euch. Wer meine Gebote hat und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, wird von meinem Vater geliebt werden, und auch ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Da fragte ihn Judas, nicht der Iskariot: Herr, welches ist denn der Grund, dass du dich nur uns offenbaren willst und nicht auch der Welt? Jesus antwortete ihm mit den Worten: Wenn jemand mich liebt, wird er mein Wort befolgen, und mein Vater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Wer mich nicht liebt, befolgt auch meine Worte nicht, und doch kommt das Wort, das ihr hört, nicht von mir, sondern von dem Vater, der mich gesandt hat. Dies habe ich zu euch geredet, während ich bei euch weilte. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, der wird euch über alles Weitere belehren und euch an alles das erinnern, was ich euch gesagt habe. Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, nicht so, wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht. Ihr habt gehört, dass ich zu euch gesagt habe: Ich gehe hin und komme wieder zu euch. Hättet ihr mich lieb, so würdet ihr euch freuen, dass ich zum Vater gehe. Denn der Vater ist größer als ich. Und schon jetzt habe ich es euch gesagt, bevor es eintritt, damit ihr zum Glauben kommet, wenn es eintrifft. Ich werde nicht mehr viel mit euch reden, denn es kommt der Fürst der Welt, doch hat er keine Macht über mich. Damit aber die Welt erkenne, dass ich den Vater liebe und so tue, wie der Vater mir aufgetragen hat: Steht auf, lasst uns von hinnen gehen. C. Zweite Abschieds- und Trostrede. Gleichnis vom Weinstock und den Reben. Ich bin der wahre Weinstock, und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, entfernt er. Und jede, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie noch mehr Frucht bringe. Ihr seid bereits rein, infolge des Wortes, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir, so bleibe ich in euch. Wie die Rebe nicht für sich allein Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so könnt auch ihr es nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, der bringt reichlich Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts vollbringen. Wer nicht in mir bleibt, wird hinausgeworfen wie die Rebe und verdorrt. Man sammelt sie dann und wirft sie ins Feuer, da verbrennt sie. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so mögt ihr bitten, um was ihr wollt, es wird euch zuteil werden. Dadurch ist mein Vater verherrlicht, dass ihr reichlich Frucht bringt und so euch als meine Jünger erweist. Wie mich der Vater geliebt hat, so habe auch ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote befolgt, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich die Gebote meines Vaters befolgt habe und in seiner Liebe bleibe. Dies habe ich zu euch geredet, damit die Freude, wie ich sie habe, auch in euch sei und eure Freude vollkommen werde. Das ist mein Gebot, dass ihr euch untereinander so liebet, wie ich euch geliebt habe. Eine größere Liebe kann niemand haben als die, dass er sein Leben für seine Freunde hingibt. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr das tut, was ich euch auftrage. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn ein Knecht hat keine Einsicht in das Tun seines Herrn. Vielmehr habe ich euch meine Freunde genannt, weil ich euch alles kundgetan habe, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestellt, dass ihr hingehen und Frucht bringen sollt, und eure Frucht bleibe, auf dass der Vater euch alles gebe, um was ihr ihn in meinem Namen bittet. Dies ist mein Gebot an euch, dass ihr euch untereinander liebet. Wenn die Welt euch hasst, so bedenkt, dass sie mich eher als euch gehasst hat. Wenn ihr zur Welt gehöret, so würde die Welt euch als das zu ihr Gehörige lieben. Weil ihr aber nicht zur Welt gehört, sondern ich euch aus der Welt heraus erwählt habe, deshalb hasst euch die Welt. Denkt an das Wort, das ich euch gesagt habe. Ein Knecht steht nicht höher als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Haben sie mein Wort befolgt, so werden sie auch das eure befolgen. Dies alles aber werden sie euch um meines Namens willen antun, weil sie den nicht kennen, der mich gesandt hat. Wenn ich nicht gekommen wäre und nicht zu ihnen geredet hätte, so würden sie frei von Sünde sein. So aber haben sie keine Entschuldigung für ihre Sünde. Wer mich hasst, der hasst auch meinen Vater. Wenn ich nicht solche Werke unter ihnen getan hätte, wie kein anderer sie getan hat, so würden sie frei von Sünde sein. So aber haben sie alles gesehen und doch sowohl mich als auch meinen Vater gehasst. Aber es musste ja das Wort, das in ihrem Gesetz geschrieben steht, erfüllt werden. Sie haben mich ohne Grund gehasst. Wenn aber der Beistand kommt, den ich euch vom Vater her senden werde, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, der wird Zeugnis für mich ablegen. Doch auch ihr seid meine Zeugen, weil ihr von Anfang an bei mir gewesen seid. Dies habe ich euch gesagt, damit ihr im Glauben nicht irre werdet. Man wird euch in den Bann tun. Ja, es kommt die Zeit, dass jeder, der euch tötet, Gott einen Dienst zu erweisen meint. Und so werden sie mit euch verfahren, weil sie weder den Vater noch mich kennen. Aber ich habe dies gesagt, damit, wenn die Zeit der Erfüllung kommt, ihr daran denket, dass ich es euch gesagt habe. Dies habe ich euch nicht gleich anfangs gesagt, weil ich bei euch war. Jetzt aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat. Und keiner von euch fragt mich, wohin gehst du? Sondern weil ich dies zu euch gesagt habe, hat die Traurigkeit darüber euer Herz erfüllt. Aber ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, so wird der Beistand nicht zu euch kommen. Wenn ich aber hingegangen bin, will ich ihn zu euch senden. Und wenn er gekommen ist, wird er der Welt die Augen öffnen über Sünde und über Gerechtigkeit und über Gericht. Über Sünde, die darin besteht, dass sie nicht an mich glauben. Über Gerechtigkeit, die darin besteht, dass ich zum Vater gehe und ihr mich nicht länger seht. Über Gericht, das darin besteht, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Noch vieles hätte ich euch zu sagen, doch ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener gekommen ist, der Geist der Wahrheit, der wird euch in die ganze Wahrheit einführen. Denn er wird nicht von sich aus reden, sondern alles, was er hört, das wird er reden und euch die Zukunft verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von meinem Eigentum wird er es nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, gehört mir. Darum habe ich gesagt, dass er es von meinem Eigentum nimmt und es euch verkündigen wird. Nur noch eine kleine Weile und ihr seht mich nicht mehr. Dann wieder eine kleine Weile und ihr werdet mich wiedersehen. Da fragten einige von seinen Jüngern zueinander: Was meint er damit, dass er zu uns sagt, nur noch eine kleine Weile und ihr seht mich nicht mehr, dann wieder eine kleine Weile und ihr werdet mich wiedersehen und weiter, ich gehe zum Vater? Sie sagten also: Was meint er mit dem Ausdruck, nur noch eine kleine Weile? Wir verstehen seine Worte nicht. Jesus merkte, dass sie ihn fragen wollten, und sagte zu ihnen: Ihr denkt miteinander darüber nach, dass ich gesagt habe, nur noch eine kleine Weile und ihr seht mich nicht mehr, dann wieder eine kleine Weile und ihr werdet mich wiedersehen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet weinen und wehklagen, die Welt aber wird sich freuen. Ihr werdet traurig sein, doch eure Traurigkeit soll in Freude verwandelt werden. Wenn eine Frau Mutter werden soll, ist sie traurig, weil ihre Stunde gekommen ist. Wenn sie aber das Kind geboren hat, denkt sie nicht mehr an die Drangsal, aus Freude darüber, dass ein Mensch zur Welt geboren ist. So werdet auch ihr jetzt in Trauer sein. Aber ich werde euch wiedersehen, und dann wird euer Herz sich freuen. Und niemand soll euch eure Freude rauben. An jenem Tage werdet ihr mich nach nichts mehr fragen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr den Vater um etwas bitten werdet, wird er es euch in meinem Namen geben. Bisher habt ihr um nichts in meinem Namen gebeten. Bittet, so werdet ihr empfangen, damit eure Freude vollkommen sei. Dies habe ich euch in bildlichen Reden verkündet. Es kommt aber die Zeit, da werde ich nicht mehr in Bildern zu euch reden, sondern euch frei heraus Kunde vom Vater geben. An jenem Tage werdet ihr in meinem Namen bitten, und ich sage euch nicht, dass ich den Vater euretwegen bitten werde, denn er selbst, der Vater, hat euch lieb, weil ihr mich geliebt und den Glauben gewonnen habt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Ich bin vom Vater ausgegangen und in die Welt gekommen. Nun verlasse ich die Welt wieder und kehre zum Vater zurück. Da sagten seine Jünger: Siehe, jetzt redest du frei heraus und gebrauchst kein Bild mehr. Jetzt wissen wir, dass du alles weißt und niemand dich erst zu fragen braucht. Darum glauben wir, dass du von Gott ausgegangen bist. Jesus antwortete ihnen: Jetzt glaubt ihr? Geht, es kommt eine Stunde, ja, sie ist schon da, dass ihr euch zerstreuen werdet, ein jeder in das Seine, und ihr mich alleine lasst. Und doch bin ich alsdann nicht allein, denn der Vater ist bei mir. Dies habe ich euch gesagt, damit ihr in mir Frieden habet. In der Welt habt ihr Bedrängnis, doch seid getrost, ich habe die Welt überwunden. D. Das hohe priesterliche Abschiedsgebet Jesu mit den Seinen und für die Seinen. So redete Jesus. Dann richtete er seine Blicke zum Himmel empor und betete. Vater, die Stunde ist gekommen. Verherrliche deinen Sohn, damit dein Sohn dich verherrliche. Du hast ihm ja die Macht über alles Fleisch verliehen, damit er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben verleihe. Darin besteht aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ich habe dich hier auf Erden verherrlicht, indem ich das Werk vollbracht habe, dessen Vollführung du mir aufgetragen hast. Und nun verherrliche du mich, Vater, bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir schon besessen habe, ehe die Welt war. Ich habe deinen Namen den Menschen geoffenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Dein Eigentum waren sie, und mir hast du sie gegeben, und sie haben dein Wort befolgt. Jetzt haben sie erkannt, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir stammt. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Und sie haben sie auch angenommen und in Wahrheit erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin und haben den Glauben gewonnen, dass du es bist, der mich gesandt hat. Ich bitte für sie, nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, welche du mir gegeben hast, denn sie sind dein Eigentum. Was mein ist, ist ja alles dein, und was dein ist, ist mein. Und ich bin ihnen verherrlicht worden. Ich bin ja nicht länger in der Welt, doch sie sind noch in der Welt, während ich zu dir komme. Heiliger Vater, erhalte sie in deinem Namen, den du mir kundzutun verliehen hast. Lass sie eins sein, so wie wir es sind. Solange ich in ihrer Mitte gewesen bin, habe ich sie, die du mir gegeben hast, in der Gemeinschaft mit deinem Namen erhalten und habe sie behütet. Und keiner von ihnen ist verloren gegangen, außer dem Sohne des Verderbens, damit die Schrift erfüllt würde. Jetzt aber gehe ich zu dir und rede dieses noch in der Welt, damit sie die Freude, wie ich sie habe, vollkommen in sich tragen. Ich habe ihnen dein Wort gegeben, und die Welt hat sie dafür gehasst, denn sie gehören nicht zu der Welt, wie auch ich nicht zu der Welt gehöre. Ich bitte dich nicht, sie aus der Welt hinwegzunehmen, sondern sie vor dem Bösen zu behüten. Sie gehören nicht zu der Welt, wie ich nicht zu der Welt gehöre. Heilige sie in deiner Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Wie du mich in die Welt gesandt hast, habe auch ich sie in die Welt gesandt. Und für sie heilige ich mich, damit auch sie in Wahrheit geheiligt seien. Ich bitte aber nicht nur für diese, sondern auch für die, welche durch ihr Wort zum Glauben an mich kommen werden. Gib, dass sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin, so lass auch sie in uns eins sein, damit die Welt glauben lerne, dass du mich gesandt hast. Und ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben. Sie sollen eins sein, wie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir, auf dass sie voll ausgestaltet werden zu einer Einheit. Damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich schon vor Grundlegung der Welt geliebt. Gerechter Vater, die Welt hat dich nicht erkannt, aber ich habe dich erkannt, und diese haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn auch ferner kundtun, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, in ihnen sei und ich in ihnen. Vierter Abschnitt: Leidensgeschichte Jesu. Erstens: Jesus in Gethsemane, Judas Malchus, Gefangennahme Jesu. Nach diesen Worten ging Jesus mit seinen Jüngern aus der Stadt hinaus, über den Bach Kidron, an einen Ort, wo ein Garten war, in den er mit seinen Jüngern eintrat. Auch Judas, der ihn verriet, kannte diesen Ort, weil Jesus dort oft mit seinen Jüngern zusammengekommen war. Nachdem nun Judas eine Abteilung Soldaten und von den Hohepriestern und Pharisäern Diener erhalten hatte, kam er mit Fackeln, Laternen und Waffen dorthin. Wiewohl nun Jesus alles wusste, was über ihn kommen würde, trat er doch aus dem Garten hinaus und fragte sie: Wen sucht ihr? Sie antworteten ihm: Jesus von Nazareth. Er sagte zu ihnen: Der bin ich. Auch Judas, sein Verräter, stand mitten unter ihnen. Als Jesus nun zu ihnen sagte: Der bin ich, wichen sie zurück und fielen zu Boden. Da fragte er sie nochmals: Wen sucht ihr? Sie sagten: Jesus von Nazareth. Jesus antwortete: Ich habe euch schon gesagt, dass ich es bin. Wenn ihr also mich sucht, so lasst diese gehen. So sollte sich das Wort erfüllen, das er gesprochen hatte: Ich habe keinen von denen, die du mir gegeben hast, verloren gehen lassen. Da nun Simon Petrus ein Schwert bei sich hatte, zog er es und schlug damit nach dem Knechte des Hohepriesters und hieb ihm das rechte Ohr ab. Der Knecht hieß Malchus. Da sagte Jesus zu Petrus: Stecke dein Schwert in die Scheide, soll ich den Kelch nicht trinken, den mir mein Vater gereicht hat? Da nahmen die Abteilungen Soldaten mit ihrem Führer und die Diener der Juden Jesus fest, banden ihn und führten ihn zunächst zu Hannas. Dieser war nämlich der Schwiegervater des Kaiphas, der in jenem Jahre Hohepriester war. Kaiphas aber war derselbe, der den Juden geraten hatte, es sei besser oder am besten, dass ein einzelner Mensch für das Volk sterbe. Zweitens: Verleugnung des Petrus. Jesus vor jüdischem Gericht. A. Erste Verleugnung des Petrus. Simon Petrus aber und noch ein anderer Jünger gingen hinter Jesus her. Dieser andere Jünger war mit dem Hohepriester bekannt und ging darum mit Jesus in den Palast des Hohepriesters hinein, während Petrus draußen vor der Tür stehen blieb. Da ging der andere Jünger, der mit dem Hohepriester bekannt war, hinaus, redete mit der Türhüterin und holte Petrus hinein. Da sagte die Magd, die die Tür hütete, zu Petrus: Gehörst du nicht auch zu den Jüngern dieses Menschen? Er antwortete: Nein. Es standen aber die Knechte und die Diener da, hatten sich wegen der Kälte ein Kohlenfeuer angezündet und wärmten sich. Auch Petrus stand unter ihnen und wärmte sich. B. Jesus vor den Hohepriestern Hannas und Kaiphas. Der Hohepriester befragte unterdessen Jesus über seine Jünger und über seine Lehre. Jesus antwortete ihm: Ich habe öffentlich vor aller Welt geredet. Ich habe alle Zeit in Synagogen und im Tempel gelehrt, wo alle Juden zusammenkommen. Im Geheimen habe ich nichts geredet. Warum fragst du mich? Frage die, welche gehört haben, was ich zu ihnen geredet habe. Die müssen ja wissen, was ich gesagt habe. Als er das gesagt hatte, gab einer von den Dienern, der dabei stand, Jesus einen Schlag ins Gesicht und sagte: So antwortest du dem Hohepriester? Jesus entgegnete ihm: Wenn ich ungehörig gesprochen habe, so gib an, was ungehörig daran gewesen ist. Wenn ich aber richtig gesprochen habe, warum schlägst du mich? Da schickte ihn Hannas gefesselt zu dem Hohepriester Kaiphas. C. Zweite und dritte Verleugnung des Petrus. Simon Petrus aber stand unterdessen noch da und wärmte sich. Da fragte man ihn, gehörst du nicht auch zu seinen Jüngern? Er leugnete aber mit einem Nein. Da sagte einer von den Knechten des Hohepriesters, ein Verwandter des Knechtes, dem Petrus das Ohr abgehauen hatte, habe ich dich nicht in dem Garten bei ihm gesehen? Da leugnete Petrus nochmals, und gleich darauf krähte ein Hahn. Drittens, Jesu Verhör und Bekenntnis vor dem römischen Statthalter Pilatus, seine Geißelung, Verspottung und Verurteilung. Man führte Jesus dann aus dem Haus des Kaiphas nach der Statthalterei. Es war früh am Morgen. Die Juden selbst gingen nicht in die Statthalterei hinein, um nicht unrein zu werden, sondern das Osterlamm essen zu können. Darum kam Pilatus zu ihnen hinaus und fragte sie, »Welche Anklage habt ihr gegen diesen Mann zu erheben?« Sie antworteten ihm mit den Worten, »Wenn dieser Mensch nicht ein Verbrecher wäre, so hätten wir ihn dir nicht überliefert.« Da sagte Pilatus zu ihnen, »Nehmt ihr ihn und richtet ihn nach eurem Gesetz.« Da entgegneten ihm die Juden, »Wir haben nicht das Recht, jemanden hinzurichten.« So sollte sich das Wort Jesu erfüllen, durch das er die Art seines Todes angedeutet hatte. So ging denn Pilatus wieder in die Statthalterei hinein, ließ Jesus rufen und fragte ihn, »Du bist der König der Juden?« Jesus antwortete, »Fragst du so von dir selbst, oder haben andere es dir von mir gesagt?« Pilatus antwortete, »Ich bin doch kein Jude. Dein eigenes Volk, und zwar die Hohepriester, haben dich mir überliefert. Was hast du verbrochen?« Jesus antwortete, »Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, so würden meine Diener für mich kämpfen, damit ich den Juden nicht überliefert würde. Nun aber ist mein Reich nicht von daher.« Da sagte Pilatus zu ihm, »Ein König bist du also?« Jesus antwortete, »Ja, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, um für die Wahrheit Zeugnis abzulegen. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört auf meine Stimme.« Darauf antwortete ihm Pilatus, »Was ist Wahrheit?« Nach diesen Worten ging er wieder zu den Juden hinaus und sagte zu ihnen, »Ich finde keinerlei Schuld an ihm. Es ist aber herkömmlich bei euch, dass ich euch zum Osterfest einen Gefangenen freigebe. Soll ich euch also den König der Juden freigeben?« Da schrien sie wieder, »Nein, nicht diesen, sondern den Barabbas.« Barabbas war aber ein Räuber. Da ließ nun Pilatus Jesus ergreifen und geißeln. Dann flochten die Soldaten eine Dornenkrone und setzten sie ihm aufs Haupt und legten ihm einen Purpurmantel um. Hierauf traten sie vor ihm hin und riefen aus, »Sei gegrüßt, König der Juden!« und versetzten ihm Schläge ins Gesicht. Pilatus ging dann wieder hinaus und sagte zu ihnen, »Geht, ich führe ihn zu euch heraus, damit ihr erfahret, dass ich keinerlei Schuld an ihm finde.« So kam denn Jesus heraus mit der Dornenkrone und dem Purpurmantel, und Pilatus sagte zu ihnen, »Seht, welch ein Mensch!« Als ihn nun die Hohepriester und ihre Diener erblickten, schrien sie: »Ans Kreuz mit ihm! Ans Kreuz!« Pilatus entgegnete ihnen: »Nehmt ihr ihn und kreuzigt ihn, denn ich finde keine Schuld an ihm.« Die Juden antworteten ihm: »Wir haben ein Gesetz, und nach unserem Gesetz muss er sterben, weil er sich selbst für Gottes Sohn erklärt hat.« Als Pilatus dies Wort hörte, fürchtete er sich noch mehr. Er ging also wieder in die Statthalterei hinein und fragte Jesus: »Woher stammst du?« Jesus gab ihm keine Antwort. Da sagte Pilatus zu ihm: »Mir willst du nicht reden stehen? Weißt du nicht, dass ich die Macht habe, dich kreuzigen zu lassen und auch die Macht habe, dich freizugeben?« Jesus antwortete ihm: »Du hättest keinerlei Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben her verliehen wäre. Darum hat der, welcher mich dir überliefert hat, umso größere Schuld.« Aus diesem Grunde suchte Pilatus, ihn freizugeben. Aber die Juden schrien: »Gibst du diesen Menschen frei, so bist du kein Freund des Kaisers. Jeder, der sich selbst zum Könige macht, lehnt sich gegen den Kaiser auf.« Als Pilatus diese Worte hörte, ließ er Jesus hinausführen und setzte sich auf den Richterstuhl an den Platz, welcher Steinpflaster heißt. Es war aber der Rüsttag auf das Osterfest, und zwar um die Mittagszeit. Da sagte Pilatus zu den Juden: »Seht, da ist euer König.« Nun schrien jene: »Weg, weg mit ihm! Kreuzigt ihn!« Pilatus entgegnete ihnen: »Euren König soll ich kreuzigen lassen?« Die Hohepriester antworteten: »Wir haben keinen König als den Kaiser.« Darauf übergab er ihnen Jesus zur Kreuzigung. Viertens: Jesu Kreuzigung und Tod. So übernahm sie denn Jesus, und dieser ging, indem er selbst sein Kreuz trug, aus der Stadt hinaus nach der sogenannten Schädelstätte, die auf Hebräisch Golgatha heißt. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm noch zwei andere zu beiden Seiten, Jesus aber in der Mitte. Auch eine Aufschrift hatte Pilatus schreiben und oben am Kreuz anbringen lassen. Sie lautete: »Jesus von Nazareth, der König der Juden.« Diese Inschrift lasen viele Juden, weil der Platz, wo Jesus gekreuzigt wurde, nahe bei der Stadt lag. Und die Inschrift war in hebräischer, lateinischer und griechischer Sprache abgefasst. Da sagten die Hohepriester der Juden zu Pilatus: »Schreibe nicht der König der Juden, sondern dieser Mensch hat behauptet, er sei der König der Juden.« Pilatus antwortete: »Was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben.« Als nun die Soldaten Jesus gekreuzigt hatten, nahmen sie seine Kleider und machten vier Teile daraus, für jeden Soldaten einen Teil, außerdem noch das Unterkleid. Dieses Unterkleid aber war ohne Naht, von oben an in einem Stücke gewebt. Da sagten sie zueinander: »Wir wollen es nicht zerschneiden, sondern darum losen, wem es gehören soll.« So sollte das Schriftwort erfüllt werden: »Sie haben meine Kleider unter sich verteilt und über mein Gewand das Los geworfen.« So verfuhren die Soldaten. Es standen aber bei dem Kreuze Jesu seine Mutter und die Schwester seiner Mutter, auch Maria, die Frau des Klopas, und Maria von Magdala. Als nun Jesus seine Mutter und neben ihr den Jünger, den er besonders lieb hatte, stehen sah, sagte er zu seiner Mutter: »Frau, das ist dein Sohn.« Darauf sagte er zu dem Jünger: Das ist deine Mutter. Und von dieser Stunde an nahm der Jünger sie zu sich in sein Haus. Danach, weil Jesus wusste, dass nunmehr alles vollbracht sei, sagte er, damit die Schrift vollends erfüllt würde: Mich dürstet. Es stand nun ein Gefäß voll Essig da. Sie steckten also einen mit Essig getränkten Schwamm an einen Isopstengel und brachten ihm diesen an den Mund. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, rief er aus: Es ist vollbracht! Neigte dann das Haupt und gab seinen Geist auf. Weil es Rüsttag war, trugen die Juden, damit die Leichname nicht während des Sabbats am Kreuze blieben, dem Pilatus die Bitte vor, es möchten den Gekreuzigten die Beine mit Keulen zerschlagen und sie dann vom Kreuze abgenommen werden. So kamen denn die Soldaten und zerschlugen dem ersten die Beine, ebenso auch dem anderen, der mit Jesus gekreuzigt war. Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er bereits tot war, zerschlugen sie ihm die Beine nicht, sondern einer von den Soldaten stieß ihm seine Lanze in die Seite. Da floss sogleich Blut und Wasser heraus. Ein Augenzeuge hat dies ausgesagt und sein Zeugnis ist zuverlässig. Und er weiß, dass er die Wahrheit sagt, damit auch ihr zum Glauben kommet. Dies ist nämlich geschehen, damit das Schriftwort erfüllt würde: Es soll kein Knochen an ihm zerbrochen werden. Und noch eine andere Schriftstelle lautet: Sie werden auf den blicken, den sie durchbohrt haben. Fünftens: Begräbnis Jesu. Hierauf trug Josef von Arimathäa, der ein Jünger Jesu war, dem Pilatus die Bitte vor, den Leichnam Jesu vom Kreuz abnehmen zu dürfen. Und Pilatus gewährte ihm die Bitte. So ging er denn hin und nahm seinen Leichnam ab. Auch Nikodemus kam, derselbe, der zum ersten Mal bei Nacht zu Jesus gekommen war, und brachte eine Mischung von Myrrhe und Aloe mit, wohl 100 Pfund. Da nahmen sie den Leichnam Jesu und banden ihn in leinene Tücher mitsamt den wohlriechenden Stoffen, wie es Sitte der Juden bei Bestattungen ist. Es lag aber bei dem Platze, wo er gekreuzigt war, ein Garten, und in dem Garten befand sich ein neues Grab, in welchem bisher noch niemand beigesetzt worden war. Dorthin brachten sie Jesus mit der Rücksicht auf den jüdischen Rüsttag, weil das Grab sich in der Nähe befand. Fünfter Abschnitt: Der Auferstandene. Erstens: Jesu Auferstehung. A. Maria von Magdala und das leere Grab. Petrus und Johannes am Grabe. Am ersten Tage nach dem Sabbat kam Maria von Magdala frühmorgens, als es noch dunkel war, zum Grabe und sah, dass der Stein vom Grabe weggenommen war. Da begab sie sich eilends zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger, den Jesus besonders lieb hatte, und sagte zu ihnen: Man hat den Herrn aus dem Grabe weggenommen, und wir wissen nicht, wohin man ihn gelegt hat. Da gingen Petrus und der andere Jünger hinaus und machten sich auf dem Weg zu dem Grabe. Die beiden liefen miteinander, doch der andere Jünger lief voraus, noch schneller als Petrus, und kam zuerst an das Grab. Er beugte sich vor und sah die leinenen Tücher daliegen, ging jedoch nicht hinein. Nun kam auch Simon Petrus hinter ihm her und trat in das Grab hinein. Er sah dort die leinenen Tücher liegen, das Schweißtuch aber, das auf seinem Kopfe gelegen hatte, lag nicht bei den anderen Tüchern, sondern für sich gut zusammengefaltet an einer besonderen Stelle. Jetzt ging auch der andere Jünger hinein, der zuerst am Grabe angekommen war, und sah es auch und glaubte. Denn sie hatten die Schrift noch nicht verstanden, dass er von den Toten auferstehen müsse. Dann gingen die beiden Jünger wieder heim. B. Jesu Erscheinen vor Maria von Magdala. Maria aber stand draußen am Grabe und weinte. Mit Tränen in den Augen beugte sie sich vor und blickte in das Grab hinein. Da sah sie zwei Engel in weißen Gewändern dasitzen, den einen am Kopfende und den anderen am Fußende der Stelle, wo der Leichnam Jesu gelegen hatte. Jene sagten zu ihr: »Frau, warum weinst du?« Sie antwortete ihnen: »Weil man meinen Herrn weggeholt hat und ich nicht weiß, wohin man ihn gelegt hat.« Nach diesen Worten wandte sie sich um und sah Jesus dastehen, wusste aber nicht, dass es Jesus war. Da sagte Jesus zu ihr: »Frau, warum weinst du? Wen suchst du?« Sie hielt ihn für den Gärtner und sagte zu ihm: »Herr, wenn du ihn weggetragen hast, so sage mir, wohin du ihn gelegt hast, dann will ich ihn wiederholen.« Jesus sagte zu ihr: »Maria!« Da wandte sie sich um und sagte auf Hebräisch zu ihm: »Rabuni«, das heißt Meister. Jesus sagte zu ihr: »Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht zum Vater aufgefahren. Geh aber zu meinen Brüdern und sage ihnen, dass ich auffahre zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott.« Da ging Maria von Magdala hin und verkündigte den Jüngern, sie habe den Herrn gesehen und er habe dies zu ihr gesagt. Zweitens: Jesus und die Jünger am Osterabend, des Thomas Unglaube und Bekehrung. A. Die Jünger ohne Thomas. Als es nun an jenem ersten Tage nach dem Sabbat Abend geworden war und die Türen an dem Ort, wo die Jünger sich befanden, aus Furcht vor den Juden verschlossen waren, kam Jesus, trat mitten unter sie und sagte zu ihnen: »Friede mit euch!« Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Dann sagte er nochmals zu ihnen: »Friede sei mit euch! Wie mich der Vater abgesandt hat, so sende auch ich euch!« Nach diesen Worten hauchte er sie an und sagte zu ihnen: »Empfanget Heiligen Geist! Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wem ihr sie behaltet, dem sind sie behalten.« B. Die Jünger mit Thomas. Thomas aber, einer von den Zwölf, mit dem Beinamen Zwilling, war nicht bei ihnen gewesen, als Jesus gekommen war. Da erzählten ihm die anderen Jünger: »Wir haben den Herrn gesehen.« Er aber antwortete ihnen: »Wenn ich nicht in seinen Händen das Nägelmal sehe und meine Finger in das Nägelmal und meine Hand in seine Seite lege, werde ich es nimmermehr glauben.« 8 Tage später befanden sich seine Jünger wieder in dem Hause, und diesmal war Thomas bei ihnen. Da kam Jesus bei verschlossenen Türen, trat mitten unter sie und sagte: »Friede sei mit euch.« Darauf sagte er zu Thomas: »Reiche deinen Finger her und sieh meine Hände an. Dann reiche deine Hand her und lege sie auf meine Seite und werde nicht ungläubig, sondern gläubig.« Da antwortete ihm Thomas: »Mein Herr und mein Gott!« Jesus erwiderte ihm: »Weil du mich gesehen hast, bist du gläubig geworden. Selig sind die, welche nicht gesehen haben und doch glauben. Drittens, Schluss des Evangeliums. Noch viele andere Wunderzeichen hat Jesus vor den Augen seiner Jünger getan, die in diesem Buche nicht verzeichnet stehen. Diese aber sind niedergeschrieben worden, damit ihr zu dem Glauben gelanget, dass Jesus der Messias, der Sohn Gottes ist, und damit ihr durch den Glauben Leben in seinem Namen habet. Viertens. Späterer Nachtrag. A. Jesus offenbart sich seinen Jüngern am See Tiberias. Der wunderbare Fischzug. Darauf offenbarte sich Jesus seinen Jüngern noch einmal am See von Tiberias, und zwar auf folgende Weise. Es waren beisammen Simon Petrus, Thomas mit dem Beinamen Zwilling, Nathanael aus Kana in Galiläa, die beiden Söhne des Zebedäus und noch zwei andere von seinen Jüngern. Da sagte Simon Petrus zu ihnen, »Ich gehe fischen.« Sie erwiderten ihm, »Dann gehen wir mit dir.« So gingen sie denn hinaus und stiegen in das Boot, fingen aber in jener Nacht nichts. Als es bereits Morgen wurde, stand Jesus am Ufer. Die Jünger wussten jedoch nicht, dass es Jesus war. Da fragte Jesus sie, »Kinder, habt ihr nicht einige Fische als Zukost?« Sie antworteten ihm, »Nein.« Darauf rief er ihnen zu, »Werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, so werdet ihr einen Fang tun.« Da warfen sie es aus und konnten es vor der Menge der Fische nicht mehr aus dem Wasser heraufziehen. Da sagte jener Jünger, den Jesus besonders lieb hatte, zu Petrus, »Es ist der Herr!« Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr sei, gürtete er sich sein Obergewand um. Er hatte nämlich nur ein Unterkleid an und sprang in den See. Die anderen Jünger aber folgten ihnen im Boote. Denn sie waren nicht weit vom Lande, sondern nur in einer Entfernung von etwa 200 Ellen und zogen das Netz mit den Fischen hinter sich her. Als sie dann ans Land gestiegen waren, sahen sie ein Kohlenfeuer am Boden und Fische darauf gelegt und Brot daneben. Jesus sagte zu ihnen, »Bringt noch einige von den Fischen her, die ihr soeben gefangen habt.« Da stieg Simon Petrus wieder in das Boot hinein und zog das Netz ans Land, das mit 153 großen Fischen angefüllt war und trotz dieser großen Zahl nicht zerriss. Nun sagte Jesus zu ihnen, »Kommt her und haltet das Frühmahl.« Keiner aber von den Jüngern wagte die Frage an ihn zu richten, »Wer bist du?« Sie wussten ja, dass es der Herr war. Jesus trat nun herzu, nahm das Brot und gab es ihnen, ebenso auch die Fische. Das war nun schon das dritte Mal, dass Jesus sich nach seiner Auferstehung von den Toten seinen Jüngern offenbarte. B. Petrus wieder in sein Oberhirtenamt eingesetzt, Weissagung über Petrus und den Lieblingsjünger. Als sie nun das Frühmahl gehalten hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus, »Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese?« Er antwortete ihm, »Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe.« Er sagte zu ihm, »Weide meine Lämmer.« Darauf fragte ihn Jesus zum zweiten Mal, »Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich?« Er antwortete ihm, »Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe.« Jesus sagte zu ihm, »Hüte meine Schäflein.« Dann fragte er ihn zum dritten Mal, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Da wurde Petrus traurig, dass er ihn zum dritten Mal fragte, hast du mich lieb? Und er antwortete ihm, Herr, du weißt alles, du weißt auch, dass ich dich lieb habe. Jesus sagte zu ihm, weide meine Schafe. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du noch jung warst, gürtetest du dir dein Gewand selbst und gingst umher, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Arme ausstrecken, und andere werden dich gürten und dich an eine Stätte führen, wohin du nicht willst. Das sagte er, um dadurch anzudeuten, durch was für einen Tod Petrus Gott verherrlichen würde. Nach diesen Worten sagte er zu ihm, »Folge mir nach!« Als Petrus sich dann umwandte, sah er den Jünger, den Jesus besonders lieb hatte, hinter sich herkommen, denselben, der sich auch bei dem Mahl an seine Brust gelehnt und ihn gefragt hatte, »Herr, wer ist's, der dich verrät?« Als Petrus diesen sah, fragte er Jesus, »Herr, was wird mit diesem werden?« Jesus antwortete ihm, »Wenn es mein Wille ist, dass er bis zu meiner Wiederkunft am Leben bleibe, was kümmert es dich? Folge mir nach!« So verbreitete sich denn diese Rede unter den Brüdern. Dieser Jünger stirbt nicht, aber Jesus hatte zu ihm nicht gesagt, er stirbt nicht, sondern »Wenn es mein Wille ist, dass er bis zu meiner Wiederkunft am Leben bleibe, was kümmert es dich?« C. Zeugnis über den Verfasser des Buches und Schluss. Dies ist der Jünger, der für diese Dinge Zeugnis abgelegt und der auch diese Schrift verfasst hat. Und wir wissen, dass sein Zeugnis wahr ist. Es gibt aber noch vieles andere, was Jesus getan hat. Wollte man das alles im Einzelnen niederschreiben, so würde nach meiner Überzeugung die ganze Welt die Bücher nicht fassen, die dann zu schreiben wären.